Willkommen bei den Weltraumaffen. Heute mit einem kleinen Sonderstream zur Republika. Wir schauen uns heute ein Video an und über das NetzDG eine Diskussion. Ich bin der Caps Lock und dann haben wir hier noch den Ebel. Hallo, könnt ihr mich hören? Den Mars Guten Abend. und den OPEX. Добро пожаловать. Ach, na, legen wir los. Das Video ist eine Stunde lang. Ja, Und ich will genau. noch sterben. Also, Sterben, warum ah. willst du denn sterben? Ja, das ist so eine Anspruch, so eine Anmache auf den Film Brücke sehen und sterben, ja. Also so Republika sehen und sterben. Okay. Na gut, dann wollen wir mal anfangen, wa? Ja. Vielen Dank für die Bitte schön. Einführung und herzlich willkommen zu dieser Diskussion auf der Republika. Guten Morgen. Haha. So einen Nerdwitz muss man hier ja immer machen. Ich habe heute das Vergnügen und die Ehre, diese Diskussion zu Lügenmärchen und Hassreden in der EU zu moderieren. Mein Name ist Matthias Spielkamp. Ich sage ein Wort zur Offenlegung, bevor wir starten. Ich bin Vorstandsmitglied bei Reporter ohne Grenzen, das ist ein Ehrenamt. Und wir haben uns als Organisation sehr kritisch zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz geäußert, um das es ja heute auch gehen wird. Ich bin aber heute hier als Moderator. Ich kann das auch trennen. Sie werden das merken. Sie werden es hoffentlich an den kritischen Fragen bemerken, dass ich mich vorbereitet habe. Aber es geht nicht darum, dass ich hier eine Ansicht vertrete, sondern ich möchte Frau Harms und Herrn Kelber um ihre Einschätzungen bitten und natürlich auch darum, ihre jeweiligen Vorhaben zu begründen und zu verteidigen. Außerdem ein Wort zur Organisation. Die Veranstaltung heute oder diese Diskussion heute ist vom Informationsbüro des Europäischen Parlaments in Deutschland organisiert. Vielen Dank dafür. Und ich habe heute hier neben mir Rebecca Harms, Europaabgeordnete und Schattenberichterstatterin der Entschließung des Europäischen Parlaments zum Thema strategische Kommunikation der EU, um gegen sie gerichtete Propaganda von Dritten entgegenzuwirken. Ja, das wird natürlich auch ein wichtiges Thema sein, über das wir heute sprechen. Und Ulrich Kelber. Klingt ziemlich Das ist ein offiziell, sehr oder? kurzer Titel. Also, was macht die Frau noch mal? Nein, ich meine, ich weiß nicht, mir fehlen schon die Worte. Also, das ist zu lang, weißt du, keine Ahnung, was wollen die, weißt du, können die das nicht abkürzen? Ich weiß nicht. Also auf jeden Fall hat die Frau Harms die besten Voraussetzungen. Sie ist nämlich gelernte Baumschule- und Landschaftsgärtnerin. Ja, das fängt schon gut an. Ist Das das Erste, so? was mir gerade eingefallen ist, war, dass Himmler Hühnerzüchter waren. Die jetzt. Also das sagt zumindest der Wikipedia-Eintrag, den ich jetzt mal ganz frech bemühte. Okay. Ja gut, dann wollen wir Wikipedia ausnahmsweise mal glauben, ne? Er ist parlamentarischer Staatssekretär im BMJV, also im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz und außerdem Bundestagsabgeordneter. Worum geht es heute? Es geht um zwei verschiedene Vorhaben, wobei ich bei dem einen Vorhaben vor allen Dingen interessiert dran bin, was denn die EU bzw. das EU-Parlament da so vorhat. Und auf der anderen Seite um das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das hier in Deutschland als Gesetzentwurf vorliegt und ja auch noch vor Ende dieser Legislaturperiode in Kraft treten soll, wenn es nach dem Willen der Bundesregierung geht. Und es geht um zwei verschiedene Sachverhalte, nämlich um Hasskriminalität und Falschnachrichten. Und das ist schon ein ziemlich dünnes Eis. Ich hätte jetzt auch sagen können, um Hate Speech und Fake News. Das ist aber schon schwierig. Denn das Gesetz, um das wir streiten in Deutschland, richtet sich gegen strafbare Falschnachrichten und strafbare Hassrede. Ja, was das genau bedeutet, darüber sprechen wir dann in einer Minute. Aber Also ich werde bedeutet mir das. Mühe geben, das immer aus Also bedeutet es jetzt, dass er hat ja genau gesagt, strafbare Hassrede und strafbare Falschnachrichten. Bedeutet es denn, dass er hier eigentlich jetzt die neue Position vorschlägt, dass es nicht strafbare Hassrede gibt und strafbare Hassrede, also dieser Unterschied, den meine ich? Ja gut, das ist ja eigentlich schon immer in diesen schwammigen Beschreibungen drin, dass das nicht nur strafbare Dinge sind. Also, ja, deswegen das meine ist ich keine neue Position. Das aber das, deswegen haben wir auch schon gesagt, das ist ja eigentlich ein Gesetzdurchsetzungsgesetz. Weil strafbare Inhalte, das sagt ja das Wort schon, dass das schon strafbewehrt ist. Ja. Nur, dass der Heiko halt möchte, dass das nicht die Juristen belastet, sondern das können ja auch irgendwelche Firmen in Amerika machen. Also ich finde es auch nicht schlecht, wenn man sich hin und wieder auch darum bemüht, auf Anglizismen zu verzichten, weil es gibt immer so ein Gefühl der Distanz, wenn du über Dinge redest, wenn du Englisch verwendest, das ist ein englischer Begriff, dann hast du eine weitere Distanz zu dem Gesetz, was es denn macht. Das ist ja wie Jobcenter. Arbeitslosenamt und Jobcenter sind psychologisch zwei ganz verschiedene Paar Stiefel, weil man in der Fremdsprache immer mehr Distanz zu Informationen hat. Wenn ich jetzt Hate Speech höre, dann denke ich mir, keine Ahnung, was ist denn das? Hassrede ist schon irgendwie so Rede. Was ist Rede? Also das ist schon ein bisschen näher. Deswegen mag ich das eigentlich, wenn die Leute das zumindest versuchen, das jetzt ohne Anglizismus zu beschreiben, auch wenn ich jetzt auch nicht so ein Sprachmensch bin, der jetzt dann anfängt zu heulen, wenn es mal einen Anglizismus gibt. Aber ja. Also. Ja, so oder so stehen diese Begriffe aber nicht im Strafgesetzbuch. Ja. Also das ist, wenn überhaupt, das ist umgangssprachlich, um halt diese verschiedenen Sachverhalte irgendwie zusammenzufassen. Aber was wir da vor allen Dingen auch merken, ist, dass es halt ja, so das Narrativ ist, was man aus dem Ausland übernommen hat. Und da werden einfach mal schnell die Begriffe eingedeutscht, ne? Genauso wie mit der Rape Culture, die ja nicht importiert wurde und so. Vergewaltigungskultur. Ja. Ich kann es eigentlich auch ganz ehrlich nicht verstehen, warum das noch vor den jetzigen Wahlen durchkommen soll. Ja, weil also, sie ja haben meinen, die Angst, dass Leute dann. Weil sie meinen, ja, dass die Wahlen ja auf jeden Fall beeinflusst werden. Und dieses Gesetz soll jetzt dagegen helfen. Aber wie genau denn bitte? Ja. Dass einfach weniger Leute ihre Meinung sagen. Also du tust dich generell damit einschüchtern, wenn sich jetzt irgendjemand gedacht hat, ich möchte zur Bundestagswahl ganz Deutschland erklären, warum die Violetten wirklich die beste Partei sind, die es gibt und dass man unbedingt die Violetten wählen muss. Und dir dann überlegst, okay, habe ich das jetzt richtig recherchiert? Gibt es da jetzt nicht ein neues Gesetz? Also du willst einfach Meinungsfreiheit einschränken, weniger Leute, die dann einen Blog betreiben oder so. Ich meine, Blogs sind ja auch größtenteils ziemlicher Quatsch, aber einfach, dass weniger publiziert wird oder dass die Leute mehr aufpassen bei dem, was sie erzählen. Und damit möchtest du die Wahl, ja, einfach ein bisschen Kontrolle den Etablierten verantworten, weil so hat ja dann jemand mehr Probleme, in die Medien zu kommen, weil die Medien dann aufmerksamer sind mit dem, was sie schreiben. Und die Etablierten, die kennt man ja alle schon. Mutti ist ja fast überall bekannt. Weißt du, das ist dann so ein Wettbewerb, künstlich klein halten, den politischen. So, zum Machterhalten. Auseinanderzuhalten, denn es ist nicht so ganz einfach, mit diesen Begriffen Hate Speech und Fake News das zu treffen, was wir hier eigentlich diskutieren möchten. In Ordnung. Dann gehen wir mal in Medias Res. Frau Harms. Das ist aber auch schon eigentlich eine lustige Formulierung von ihm, weil er meint, dass diese Begriffe schlecht wären, um das zu definieren, was wir diskutieren wollen. Aber sie wollen dieses Gesetz definieren, diskutieren, wo ja diese Begriffe verwendet werden. Also würde das nicht bedeuten, dass sie das sowieso generell so um heißen Brei herumreden werden jetzt? Ja, aber sagen wir das auch nicht schon seit gefühlten 10 Jahren, dass diese Definitionsfrage als erstes geklärt sein müsste, bevor man mit Gesetzen und Hashtags und irgendwas anfängt? Ja, das ist halt rechtsstaatlich immer merkwürdig, wenn man Begriffe nicht genau erklärt und dann sagt, das ist jetzt verboten. Überlegt mal, da stellt sich Minister hin und sagt, Unfug, streng verboten. Wir müssen das Unfuggesetz wieder auferstehen lassen, was mal im 18. Jahrhundert mal existent war. Und dann fragt sich jeder, ja, was ist denn jetzt genau Unfug? Darf ich jetzt, keine Ahnung, meinen Hut nicht falsch umtragen oder was? Ja. Weißt du, so, Und wir haben ja gerade letzte Woche in dem Sonderstream über das EU-Papier auch gelernt, dass die EU das verlangt, dass hier ganz klare Linien gezogen werden, damit der Bürger jederzeit weiß, was darf ich nicht sagen. Und dass er sich nicht überlegen muss, darf ich das jetzt sagen, was ich sagen will, sondern dass er genau weiß, oh, das geht über eine Grenze. Oder das ist eine Meinungsäußerung, die gedeckt wird, auch wenn sie, wie war das, scharf oder diffamierend ist. Aber es ist doch inhärent in Meinungsfreiheit, dass man eben Grenzen überschreiten soll und darf in einem schon wieder halt in so einem relativen Rahmen, weil ich halt zu meinem Zweifel. Ja, wie gesagt, das sagt ja auch die EU und auch das Verfassungsgericht hat das mehrmals bestätigt. Ja, naja. Von Ihnen wüsste ich gerne erstmal, welche Initiative, von welcher Initiative wir denn hier eigentlich reden, wenn es darum geht, dass die EU, das EU-Parlament, etwas unternehmen möchte gegen Falschnachrichten in erster Linie, aber sicherlich auch strafbare Hassrede, die in vor allen Dingen sozialen Netzwerken, aber insgesamt im Internet verbreitet wird. Was haben Sie für eine Vorstellung oder für einen Wunsch davon, wie dagegen vorgegangen werden sollte? Wetterbericht ist oftmals falsch. Ich will, dass die Leute angeklagt werden, die Wetterbericht machen. Ich werde, wenn das Gesetz durchkommt, die Tagesschau verklagen, weil sie mir das falsche Wetter gesagt haben. Sind die Lottozahlen, die ich mir aufgeschrieben habe, sind nicht die, die im Fernsehen sind. Ja, und wir haben ja auch schon sonntags, jeden Sonntag kannst du um 10 Uhr in so ein großes Haus gehen und dir da was erzählen lassen vom Pferd, von Menschen, die tot sind und wieder leben und Fischen, die sich vermehren und was weiß ich. Also wenn ich die Einladung richtig verstanden habe, dann interessieren Sie sich für einen Initiativbericht. Das ist keine Gesetzgebung des Europäischen Parlaments, sondern ein Initiativbericht, der sich auseinandergesetzt hat mit Propaganda und möglichen Möglichkeiten, Propaganda, die auch auf Falschnachrichten oder gefälschten Nachrichten oder gefälschter Wirklichkeit basiert, wie man damit umgehen kann. Der wichtigste Anlass für diesen Bericht des Europäischen Parlaments, der auch kurz als der Fortiga-Bericht immer auftaucht, weil die Kollegin, die den federführend vorbereitet hat, ist eine polnische Kollegin, Anna Fortiga, ehemalige Außenministerin ihres Landes. Und mit diesem Bericht, dieser Bericht ist in Gang gekommen, nachdem wir uns jahrelang konfrontiert gesehen haben mit organisierter Propaganda des Kreml. Propaganda, die ganz stark fokussiert war auf eine falsche Darstellung der Abläufe in der Ukraine vor, während und nach dem Euromaidan und während der gesamten Phase, in der jetzt die Besetzung der Krim und der Krieg im Donbass stattfindet. Ja, und, warte. Also, hey, wir haben seit 2001, sind wir im Krieg gegen den Terror, gammeln überall auf der Welt rum. Wir sind in Mali, wir sind ein bisschen in Syrien, wir sind in Afghanistan, wir machen überall Kram. Und zu Afghanistan, da bauen wir ja auch nur Brunnen und Mädchenschulen. Das war schon immer der Grund, wir sind da nur eingefallen, um Brunnen und Mädchenschulen zu bauen. Darüber hört man doch auch jedes Mal dieses Framing in der Politik, dass Deutschland am Hindukusch verteidigt wird, weil man ja das nicht ganz offen sagen konnte, dass man in einem Angriffskrieg sich da befand und es vom politischen Framing und Wording in der deutschen Presse auch sehr lange ein Problem war, das als Krieg zu bezeichnen. So, weil das eigentlich so vom Grundgesetz her und so, dass Deutschland nicht mehr angreifen darf und so Sachen, dass es da halt sich irgendwo beißt. Da haben wir doch auch ein spezielles Wording und Framing. Und wir haben doch auch im Jugoslawienkrieg die ersten Dinger, die bombardiert worden sind von den NATO-Fliegern, waren die Fernsehanstalten und die Rundfunkanstalten. Das ist doch ein alter Hut. Das sind News wie Deutsche trinken Bier. Die Russen sind auf der Krim einmarschiert. Natürlich haben sie da Propaganda, die sie verbreiten. Das haben wir doch auch. Wir haben doch, wie heißt das, Freedom Liberty Press Ding von den Amis, die sie nach dem Zweiten Weltkrieg überall in Europa aufgebaut haben, die jetzt auch in Afghanistan sind. Das ist doch ganz normales normales politisches Tagesgeschäft. Übrigens schotten sich, ja, ja. Mach's, sag ruhig. Übrigens schottet sich jetzt neuerdings neulich die Ukraine weiter ab und zensiert das Internet. Du hast nicht mehr die Möglichkeit, Yahoo und Yandex und Mail.ru aus der Ukraine heraus zu benutzen. Und zu diesen großen Firmen gehört zum Beispiel auch die Social Media Plattform Kontakte. Also es ist VK-Ding, ne? Das gehört dahin und jetzt kann man da, wenn man in der Ukraine ist, naja, viel Spaß. Du darfst es halt einfach nicht sehen. Du darfst halt bestimmte Seiten nicht mehr betreten. Ist halt so lächerlich. Aber so sieht es halt aus, ja. Ja, was heißt so lächerlich? Aber das kennen wir ja auch schon. Also Feindpropaganda hören und so. Das war ja in der DDR nicht anders. Das war bei den Nazis nicht anders. Sowas wird halt immer eingeschränkt nach Möglichkeit, damit man halt Durchhaltewillen etc. pp. Und Machterhalt wieder hat. Ja, nur ist das halt ein Symptom von so einer kränklichen Gesellschaft, ja. So, das also ich verstehe halt nicht, wieso man davor Angst hat. Was ist denn dann daran schlimm, dass ein Bürger sagen kann, ja, ich hätte jetzt gern mein NATO, wir sind die guten Narrativ, den möchte ich jetzt mal hören. Und dann sagt er sich Freitagabends nach dem zweiten Bier, ich will jetzt wissen, was der Russe denkt und schaltet dann auf Russia Today. Was ist denn daran schlimm? Das ist doch das Grundmerkmal von einer freien Gesellschaft, dass man sich die Informationen selber rausschauen kann. Ich meine, in Finnland haben sie das auch seit eh und je, dass sie an den Grenzen immer wieder Gerüchte haben und immer wieder Artikel und immer wieder so ein bisschen Mätzchen mit Russland. Und dort haben sich die Bürger angewöhnt, kritisch Nachrichten anzugucken und sich selber sein Brei dazu zu überlegen. Das ist wortwörtlich das, was der Außenminister von Finnland der EU geraten hat in Bezug auf Fake News. Er denkt halt mal kritisch nach, versucht kritisches Denken beim Bürger zu wecken, dann klappt das schon. Nein, die beste Möglichkeit gegen Fake News vorzugehen, ist einen einzigen vom Staat gesegneten Kanal zu haben, über den die Nachrichten reinkommen. Denn egal, ob diese Nachrichten richtig oder falsch sind, gibt es nichts, was einen Kontrast darstellt. Und deswegen ist alles, was da reinkommt, immer richtig. Auf jeden Fall ist es politisch korrekt dann. Ja, genau. Ja gut, mach weiter, komm. Vielleicht muss man das auch für die Deutschen noch mal ausdrücklich sagen. Ich selber bin Filmemacherin. Ich habe, als ich noch im Landtag war, sehr viel Medienpolitik gemacht. So haben wir uns auch mal kennengelernt. Und ich bin weit entfernt davon, der Zensur oder der absoluten Kontrolle von Presse oder journalistischer Arbeit das Wort zu reden. Aber was mich selbst... Das ist der Punkt. Ich bin weit davon entfernt, irgendwie Zensur gut zu finden. Aber ich habe hier 12 Fälle, wo ich Zensur gut finde. Das ist immer so ein Ding. Bitte kein Aber danach. Einfach nur sagen, ich finde Zensur scheiße. Und deswegen finde ich das Gesetz scheiße. Punkt. Das war's. Ja, die zwei Sätze, als Politikerin fassungslos gemacht hat, war das Erleben der Wirkung von Falschnachrichten, gefälschten Nachrichten zu dieser Auseinandersetzung in der Ukraine. Ich arbeite in der Ukraine seit 1988. Die meisten Dinge, die ich da getan habe, die haben die Deutschen nicht interessiert. Also Dissidenten in der Ukraine, dass es sowas gab, wer weiß das schon, wie dieses Land sich entwickelt hat, wo es eigentlich liegt. Also Jahrestag Tschernobyl, Orangene Revolution, Timoschenko hinter Gittern und dann Euromaidan und der Krieg. Also es sind so die Dinge, womit man sich hier beschäftigt hat. Warum redet die ganze Zeit nur über... irgendwie Euromaidan, was ich auch schon ein irrsinniges Wort finde. Das ist im Endeffekt ein Kampfbegriff, das so zu nennen. Orangene Revolution, bla bla bla. Ja, super. Ich meine, du hast dir da in den Kopf gesetzt, wie das in der Ukraine laufen soll und bist jetzt sauer irgendwie, dass das nicht so geklappt hat. Ist ja schön. Aber du hast auch Angst davor, dass sich Leute bei uns in den Wahlkampf einmischen über Fake News. Jetzt denk da nochmal genau drüber nach, Fräulein. Wegen dir... und den Leuten, den anderen Transatlantikern, die versucht haben, die Ukraine von Russland abzukoppeln. Sie ist nämlich auch im EU-Rat für Kontakte zur Ukraine. Wegen ihr herrscht da jetzt Krieg im Endeffekt. Und den Leuten, die da Geld reingepumpt haben und den ganzen Kram organisiert haben. 5 Milliarden hat man reingepumpt in die Zivilgesellschaft, um auf den Eurokurs zu schwenken. Und dabei wäre es einfach nur interessant gewesen, für die Ukraine vielleicht einfach zu sagen, ich will ich will einfach in der Mitte stehen, ich will zwischen den Blöcken vermitteln, ich bleibe neutral, ich gehe nicht in den Block, sondern ich bin mit beiden irgendwie gut. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Aber nein, man hat mit Gewalt gesagt, ihr müsst jetzt umschwenken. Das ist halt... Ja, 5 Milliarden in Zivilgesellschaft investieren und sich dann wundern, dass es Revolutionen gibt. Wow. Und jetzt Zensur fordern. Cause reasons. Und in diese, und das ist in ganz Westeuropa mehr oder weniger ähnlich. In Osteuropa sieht das ein bisschen anders aus, da kennt man sich besser aus. Aber in diese relative Uninformiertheit unserer Gesellschaften hinein hat es systematisch Propaganda gegeben, finanziert durch den russischen Staat, transportiert nicht nur über Rapley oder Sputnik, sondern auch über sehr, sehr viel über soziale Medien. Diese Trollfabrik von St. Petersburg, die ist inzwischen berühmt, die kannte man zu Beginn dieser Auseinandersetzung noch nicht. Und was wir festgestellt haben als Politiker, die in Osteuropa, also in unserer Nachbarschaft arbeiten, ist, dass diese gefälschten Nachrichten, dass die tatsächlich eine Wirkung haben, wie der Kreml sie beabsichtigt. Verunsicherung und Unvermögen, die Wirklichkeit zu beurteilen, ist das Ergebnis von Propaganda gewesen und von Propaganda immer ganz stark zusammen mit Falschnachrichten. Wenn man es auf einen ganz kurzen Punkt bringen will, auf das, was auch bis heute andauert. Also als ich im Winter 2013, 2014 fast an jedem Wochenende und manchmal auch wochenweise auf dem Maidan in Kiew war, immer wenn ich zurückgekommen bin nach Deutschland, war ich plötzlich damit konfrontiert, dass mich sogar Freunde gefragt haben, warum unterstützt du denn diesen rechtsradikalen Aufstand in Kiew? Je aggressiver die Stimmung wurde, desto heftiger wurde diese Verunsicherung, sage ich jetzt mal. Und als ich im Herbst 2014, als Besetzung und Krieg schon Stand der Dinge im Osten der Ukraine waren, als ich da das erste Mal in die Stadt Slawjansk gekommen bin und die Eltern von Freunden da besucht habe, da haben die tatsächlich auch mir erzählt, als die ukrainische Armee uns befreit hat, dachten wir, die Faschisten kommen und haben uns erstmal versteckt. Damit umzugehen, mit diesen Herausforderungen durch organisierte Propaganda umzugehen, das hat das Europäische Parlament von der Europäischen Kommission und insbesondere von der Außenbeauftragten Federica Mogherini gefordert. Seit einiger Zeit gibt es in Brüssel beim External Action Service, also bei unserem Auswärtigen Dienst, da gibt es eine Stelle, in der arbeiten insgesamt 11 Leute. Zwei davon beschäftigen sich mit strategischer Kommunikation. Da habe ich mich beworben, aber ich habe nie wieder was von denen gehört. Mein Lebenslauf ist wahrscheinlich zu schlecht. Ja, 11 Leute, die wollten unbedingt 11 Leute haben. Ja, ich wäre der 12. gewesen, das wäre schon cool gekommen. Ich wollte wissen, wie die da arbeiten, aber nie wieder was gehört. Kommunikation und zwei beschäftigen sich mit dem Aufspüren von gefälschten Nachrichten und beschäftigen sich damit, wie man Bewusstsein für Fälschungen in den Medien schaffen kann. Jetzt habe ich eine Nachfrage, bevor wir zu Ihnen kommen, Herr Kelber. In der Ankündigung für heute, für diese Diskussion, steht ja, die Europaabgeordneten verlangen europäische Regelungen gegen die Verbreitung von Fake News und Hassreden im Internet. Wenn eine freiwillige Selbstverpflichtung nicht ausreiche, müsse der Gesetzgeber tätig werden, und zwar nicht nur national, sondern europäisch. Und ich denke, da kommen wir ja zum Kern der ganzen Sache. Oh. Was stellen Sie sich denn da vor? Was kann und sollte... Also ich weiß nicht. Die haben sich wahrscheinlich hingesetzt und haben sich gedacht, wie wollen wir die Zustimmung zum europäischen Projekt am schnellsten in der möglichst kürzesten Zeit senken? Weil so Propagandagesetze auf EU-Ebene. Also habt ihr eine, seid ihr die Propagandisten? Wollt ihr das EU-Projekt kaputt machen? Also ich weiß nicht, wie man schneller Support verlieren könnte, wie einfach mit so Bullshit-Ideen. Ich warte einfach ganz ehrlich darauf, bis irgendwelche jetzt Wissenschaftler daran arbeiten, Mittel auszuarbeiten, so Tabletten auszuarbeiten, ja, die dir halt gute Gefühle geben und deinen Hass auf die Welt abbauen, ja, und dafür sorgen, dass du hier in so einem luziden Zustand bist und alles durch so eine rosa-rote Brille siehst. Ja, aber das tun sie dir doch schon ins Wasser. Mann, OPEX. Nein, nicht in mein Wasser, ja. Mein Wasser wird von Putin geliefert, ja. Kauft Wasserfilter. Ja, genau. Die mit den Fröschen drauf. Was sollte denn da passieren? Vielleicht noch mal eine Empfehlung vorweg. Ich würde allen empfehlen, diesen Fortiga-Bericht mal wirklich zu lesen. Und nicht immer nur darüber zu reden, auch wenn der ein bisschen länger ist, als man das in 10 Tweets sagen könnte. In diesem Bericht geht es in erster Linie darum, dass man dass wir der Meinung sind, dass man auf Propaganda nicht mit Propaganda reagieren kann. In diesem Bericht geht es in vielen Abschnitten darum, zu klären, wie man Journalismus stärken kann und unabhängigen Journalismus stärken kann, damit wir mit journalistischer Arbeit die Auseinandersetzung mit den Herausforderungen stärken können. Da geht es um Medienpädagogik. Das ist dann so die Gegenpropaganda jetzt. Stärken unabhängigen Journalismus. Also. Ja, natürlich. Ja, da kann jetzt Bento ankommen und Bento wird jetzt da mal gegen propagandieren. Weil das ist wichtig. Ich meine, natürlich hat der Kreml auch sein Propagandaarm, aber den haben wir doch genauso. Ich finde die Debatte darum einfach so lächerlich. Also es gibt kaum Propagandalügen, die sich lange halten, aber keine Ahnung, der Irak hat Massenvernichtungswaffen. Ich finde es einfach nur so lächerlich. Einfach so, ja, wir sehen doch auch Scheiße. So, jeder erzählt ein bisschen Dreck. Der eine mehr, der andere weniger. Aber ich weiß nicht, Counter-Information, Counter-Misinformation-Programme, das sind halt Propagandaministerien, die man dann aufbaut und aufzieht. Nichts anderes. Vor allem, was mich daran stört, ist, ich will auch mal selbst entscheiden können, was ich sehen und nicht sehen will. Ich meine, so, ich finde es toll, dass es da Leute gibt, die da so einen Stempel draufsetzen und sagen, das ist aber richtig. Und das ist toll, super, ich bin da voll und ganz dafür. Aber das soll nicht den Preis haben, dass mir da irgendwie, was ich gerne sehen möchte, nicht gezeigt wird. So, ja. Das sollte doch nicht irgendwie das eine das andere verdrängen. Weißt du, dann kommen so Nachrichten wie Euromaidanist verspeist Baby zum Frühstück. Und dann kommt dann 10 Tage später kommt der Fake News rein und sagt, ja, da gab es ein Gerücht auf Social Media und irgendeiner, der gerne ein Journalist wäre und aber nur einen Job als Blogger hat, hat das Gerücht gesehen und als Wahrheit ausgegeben. Ja, hat es doch nicht mal mehr für Propagandazwecke gemacht, sondern er hat einfach einen scheiß Job. Und da haben wir jetzt Fake News entdeckt und das müssen wir hier angreifen. Ja, gegen die Infos, Heiderabad. Weißt du, ich so keine Ahnung. Dann tu doch bitte auch Bild-Zeitung dann irgendwie verbieten, wenn wir schon gegen Fake News vorgehen. Und Bunte und Gawker, weißt du, so Firmen wie Gawker für immer schließen lassen. Also BuzzFeed und Huffington Post. Erlauben wir doch auch so. Pädagogik und um wahnsinnig viel. Und es geht auch um Fragen, wie sie heute auch in Deutschland gestellt werden. Wie kann man, wenn es strafrechtlich relevant wird, wie kann man sich dagegen wehren? Was sind die richtigen Antworten? Das wird ja in der Netzgemeinschaft auch schon seit langem diskutiert. Und es geht außerdem immer mehr, das hat in die Wie kann man sich dagegen wehren, wenn es strafrechtlich relevant wird? Ja, wie wehrt man sich denn sonst dagegen, wenn es strafrechtlich relevant wird? Ja. Ach. Also wenn es strafrechtlich relevant wird, dann kann man Anzeige erstatten. Wenn man nicht weiß, gegen wen, dann erstattet man Anzeige gegen Unbekannt. Und wenn es eine wichtige Sache ist, dass da nachgeforscht wird, dann kann man vielleicht auch ermitteln, wer dahinter steckt, aber garantiert nicht wegen, wo meine Gefühle wurden verletzt im Internet. Ja, nee, ich würde mal liebend gern hören, dass die anstatt zu sagen, was sie gerne tun würden, ja, sagen, was sie nicht tun werden, was sie nicht als adäquat, so für adäquat halten, ja. Das wäre doch mal toll, ja. Anstatt zu sagen, so, wir sind dafür, sollten die mal lieber bei so einem Thema sagen, was sie nicht tun werden, ja, wo sie dagegen sind. Also, ich habe mehrere Berichte von Thinktanks auch zu dem Thema gelesen, Fake News und russische Propaganda und tralala. Und was ich bei den Thinktanks hatte, das war, glaube ich, Brookings, CISSS, CFR, also weißt du, Council of Foreign Relationship, weißt du, alles große Thinktanks mit weitem Einfluss, so renommiert und alles. Und die sind alle zu dem Schluss gekommen, dass wenn man den Kreml-Propaganda hinter dem einen oder anderen Outlet vermutet, wie zum Beispiel jetzt Kompakt oder Kompakt, ihr wisst schon, das rechte Ding da, Kompakt heißt es, glaube ich. Nee, Kompakt. Kompakt war das rechte. Kompakt ist das mit von Katharina Nokun und so. Ah, okay. Weißt du, dass man dahinter russischen Einfluss vermutet und die ganzen Thinktanks sind halt drauf gekommen, dass man auf der einen Seite bereits Politiker im Mainstream hat, die halt auch einen Draht nach Russland haben und dass man dazu gar nicht so weit Propaganda machen müsste, um einen Draht aufzubauen, weil er einfach schon da ist. Es gibt zum Beispiel deutsch-russisches Forum, wo die Politiker aus beiden Ländern immer mal wieder aufeinandertreffen, Leute aus der Wirtschaft mitbringen, miteinander Sachen bequatschen, dass man solche Institutionen hat, über die man sich eher einen Kopf machen sollte, wie über irgendwelche Wannabe-News, und dass man auf der anderen Seite einfach mal definitive Beweise von Geldflüssen aufzeigen soll, dass in bestimmte Medien Geld vom Kreml geflossen ist. Und dass man das bis heute nicht hinbekommen hat, zeugt halt irgendwie von, ich weiß nicht, Inkompetenz, Unfähigkeit, dass man das Problem nicht wirklich angehen will, weil so richtig krasse Beweise, da kommt halt niemand mit an. Also, wo du jetzt sagen kannst, das ist Medienunternehmen X oder Y und die haben eine Pipeline für Fake News zum Kreml. Das ist dann eine Ente, die mal sich verbreitet hat. Okay, da kann man dann sagen, das wurde von einem professionellen Medienmanipulator gestreut. Aber selbst so ein hat man bisher nicht ausfindig gemacht, konnte man nicht veröffentlichen. Und da frage ich mich dann, Leute, wie lange wollt ihr denn da rumforschen? Oder habt ihr euch vielleicht einfach nur irgendwo verrannt? So, ist das vielleicht gar keine riesengroße Verschwörungstheorie vom bösen Putin, sondern halt einfach auch nur vielleicht Medienzustand, dass schlechte Nachrichten weiterverbreitet werden? Oder einfach stille Post? Tja, stille Post. Also, muss es denn der Mastermind Putin mit Millionen und Milliarden im Propagandaministerium sein? Ist es das denn ja, wirklich? Und wann kommen denn die Beweise dafür? Er macht jetzt schon Gesetze. Und es werden Beweise neue braucht man doch nicht. Ja, so. Ich habe bei BuzzFeed gelesen, dass also jetzt das mit den Fake News ein Riesenproblem im US-Wahlkampf war. Ja. Also ich bin der Meinung, da sollte man schon ein Gesetz machen. Also BuzzFeed reicht doch aus, oder? Und das ist das Ding, du hast die Fake News-Debatte aus den USA vom Wahlkampf, und aber in dem Netzdurchsetzungsgesetz geht es nicht nur um Fake News. Das ist das große Ding, das ist das, was verkauft wird, aber da stehen auch noch so Sachen drin wie Blasphemie-Paragraph. Und deswegen könnte ich die Leute auf dem Podest da, auf dem Podium schon durchschütteln, ohne Spaß. Ja, es geht aber gleich noch weiter. Da kommt ja gleich noch der Herr Staatssekretär. Ja. Der beschäftigt sich nicht so viel mit dem Kram. Das lag jetzt so ein bisschen daran, dass das ja von Frau Harms irgendwie ihr Ding ist, wo sie sich mit auskennt. Ja. Angefangen, das geht jetzt in den Debatten weiter. Es geht um die Frage, ob die Europäische Union den Versuch mit Euronews nochmal überprüfen muss und sich sozusagen Rechenschaft darüber ablegen muss, ob wir mit öffentlich-rechtlichen Medien unter heutigen Bedingungen für die Europäische Union, ob wir da mehr machen können, als wir heute mit den Millionen, die wir an Euronews geben, ist ja nun wahrhaft kein öffentlich-rechtliches Medium, ob wir damit was anderes machen können. Und dann geht es ganz stark um eine Frage, die auch Heiko Maas beschäftigt. wenn soziale Medien wie der Riese Facebook, ja, die ja wirklich riesig sind, auch finanziell, wenn die sowas machen wie News, die sagen jetzt ja selber, dass sie einen Newsfeed haben, ob sie dann nicht ähnlichen oder gleichen Gesetzen unterliegen müssen wie die Presse. Das ist ein Aggregator, sogenannter Aggregator ist auch schon eine Sache, die es im Internet nicht erst seit gestern gibt, nicht erst seit sozialen Netzwerken gibt und das ist einfach kompletter Quatsch. Also wenn man einen Aggregator jetzt irgendwie auf eine Stufe stellen würde mit einem Publisher, dann müsste ja jeder Zeitungskiosk irgendwie presserechtliche Vorgaben erfüllen. Da musst du sagen, ja, das ist der Zeitungskiosk und da kann ich Zeitungen kaufen. Ja. Und dann müssen die das ja wohl prüfen, ob das auch stimmt, was in der Zeitung drin steht. Also, um wirklich zu erkennen, was denn jetzt nun Fake News sein sollen, müsste man für jedes Mal, wenn du was abschickst, einen Filter einbauen, der das, was du schreibst, als Fake News identifiziert und darauf testet. Und wenn das eine bestimmte prozentuale Wahrscheinlichkeit überschreitet, dann wirst du den Beitrag nicht absenden können. Und ja, toll, ne? Wie ist denn das bei Facebook? Geht das, was du schreibst, in den Besitz von Facebook über? Haben die dann die Rechte da dran? Ja. Weil es gab doch mal so eine Geschichte, dass irgendwie eine Fotofirma Fotoplattform Bilder an die Werbung verkauft hat und so. Ja. Mhm. Ja, weil dann ist es halt wieder anders. Da verschwimmt dann halt auf der einen Seite klaut dir Facebook dein Werk, ja, das du vielleicht geschrieben hast. Mhm. Und auf der anderen Seite soll es aber nicht dafür haften. Den Gedanken hatte ich bisher noch gar nicht. Die Nachrichten sind ja Links im Endeffekt. Merkwürdig. Das Problem für die Europäische Union ist, dass die Pressegesetzgebung und die Medienregulierung nicht unsere Angelegenheit sind alleine, sondern... Schön, ne? Das ist ein großes Problem. Wir würden es gerne regulieren, aber wir dürfen nicht. Dass sie maßgeblich national gemacht sind. Aber ich zum Beispiel gehöre zu denjenigen, die sagen, wer sagt, ich mache Nachrichten, ja, so wie das in anderen Presseorganen der Fall ist, der soll auch Regeln, wie sie für die Presse gelten, soll auch solchen Regeln unterliegen. Ja, und Facebook sagt ja nicht, ich mache Nachrichten, von daher müssen sie auch nicht den Regeln unterliegen. Dann kommen wir da gleich nochmal drauf zurück. Möchte ich zu Ihnen kommen, Herr Kelber, weil ich denke, dass das dass wir da eine ganz gute Runde drehen können. Die Bundesregierung ist ja jetzt sozusagen einen Schritt weiter als die EU-Kommission und das Europaparlament. Sie denken nicht nur darüber nach, ein Gesetz zu machen, sondern Sie haben einen Entwurf vorgelegt, das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Und in diesem Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist festgelegt, was soziale Netzwerke überhaupt sind. Also es gibt eine Definition davon, damit man eine Abgrenzung hat. Dann ist außerdem, und das ist der Kernbestandteil des Ganzen, ist festgelegt... Das habe ich jetzt noch nicht gesehen, im Referentenentwurf. Also, das müssten wir uns dann vielleicht nochmal anschauen, weil der richtige Entwurf ist ja jetzt draußen, ja. Abel? War das nicht mit ab 4000 Leute, hast du ein soziales Netzwerk oder so? Ich dachte, dass ich die Zahl 4000 im Kopf hatte. Moment, du hattest die Zahl 4000 im Kopf, weil es um GEZ ging und deswegen, was da jetzt als Rundfunk gilt, wenn du so und so viele Leute hast. Ein Netzwerk ist, glaube ich, bei mehreren 100.000, oder? Das waren 500 bei den... Ach so, okay. Ja gut, dann kommt es wahrscheinlich hin, das Jahr 4000 ist ein Netzwerk. Aber man muss das mal nachschauen. Ja, ich schaue nochmal nach. Was überhaupt die strafbaren Falschnachrichten und die strafbare Hassrede ist, wie die also sozusagen eingegrenzt wird und wie sie die... Er schüttelt schon so ein bisschen den Kopf, weil da steht da auf jeden Fall nicht drin. Also was das ist und wie das eingegrenzt wird, steht da nicht drin. Da stehen so ein paar Paragraphen drin, auf die man sich da bezieht. Aber was jetzt die strafbaren Handlungen sind, also was halt die sind, die sie durchsetzen wollen jetzt, ja, aber irgendwelche Definitionen werden da nicht gemacht. Sozialen Netzwerke darauf verpflichten wollen, dagegen vorzugehen. Erklären Sie mal kurz, wie Sie sich das vorstellen und wie Sie zu dem Entwurf gekommen sind. Ich darf vielleicht eine Sache vorher sagen. Wir konzentrieren uns natürlich tatsächlich auf strafbare Falschnachrichten, auf strafbare Hate, also Hate Crime. Das ist nur eine kleine Schnittmenge der gesamten Debatte, die ein gesamtgesellschaftliches Phänomen ist, wo wir noch ganz andere Herangehensweisen brauchen, von Medienkompetenz über Qualitätsjournalismus, Counterspeech-Ermöglichung und. Warte, mach nochmal Pause. Wir konzentrieren uns auf strafbare Sachen. Und dann hast du in der Zukunft als Fake-News-Betreiber, musst du dann sagen, Gerüchten zufolge. Dann tust du das Wort davor anstellen und kannst es wieder veröffentlichen. Ihr seid so grunddumm, Alter. Ohne Spaß. Was soll die Scheiße? Ich stelle mir schon auch vor, wenn in der Zukunft dann diese Gesetze dann so drin sind, alles schön toll, dann kommen dann so irgendwie Leute hin, die noch weniger qualifiziert sind als diese hier, und dann heißt es, ja, wir haben uns jetzt auf die Strafbahn konzentriert, aber wie man sieht, ist das immer noch nicht genug, Leute bekommen immer noch ganz viel Hass ab und deswegen müssen wir uns jetzt auch auf alle anderen beziehen, so müssen wir noch mehr Sachen entfernen und noch strenger kontrollieren. Ja, vor allen Dingen, die sagen immer so, dass es strafbar, als ob das auch so ein Absolut wäre, irgendwie so wie vom Himmel gefallen. Ne? Da ist einer vom Berg runtergestiegen und hat seine Tafel mitgebracht und da steht drauf, was strafbar ist und was nicht. Und nicht so, weil diese Sachen sind ja auch ständig, werden ja auch ständig diskutiert. Also ich diskutiere seit Jahren gegen diesen Paragraph 166 StGB an, also halt den mit der Blasphemie, wo wir schon hier heute auch schon wieder drüber gesprochen haben. Oder ich erinnere nur an die ganze Debatte über das Böhmermann-Gedicht mit diesem Majestätsbeleidigungsparagrafen. Also da heißt ja nicht wirklich so, aber im Volksmund halt. Und da gibt es ja auch eine große Diskussion, wo viele Leute sagen, oh, solche Gesetze gibt es in Deutschland noch. Oder ich sage nur, was ja jetzt auch dieser Tage verhandelt wird, die Entschädigung für die Opfer von diesem Paragraphen der Homosexualität unter Strafe gestellt hat. Oder besser gesagt schwul sein, weil lesbisch sein war ja nicht unter Strafe. Und diese Leute halt zu entschädigen. Und da kann man auch sagen, so, ja, das war doch einfach illegal. Also, warum habt ihr euch denn nicht einfach dran gehalten, so an das Gesetz? Ja, wir sind ja nur gegen die strafbaren Sachen vorgegangen. So, da könnte man sich jetzt heute hinstellen und sagen, so, ja, hier, das Netzwerk, das kümmert sich nicht um die strafbare schwul sein. Aber es ist strafbar, so kümmere dich mal drum. Also wenn euch hier irgendjemand, auch hier Zuhörer, ja, jetzt irgendjemand hinkommt, irgendwas über gefährliche Sprache anfängt zu reden, ja, dann könnt ihr eigentlich gefährlich ersetzen durch einfach nur irritierend, okay? Das ist dieser postmoderne Ansatz, dass Sprache Gewalt gleichkommt und deswegen muss das weg sein, weil es halt einfach im Endeffekt nichts weiter ist als eine Irritation des Gesprächspartners, okay? So, und das ist alles. Ja. Man ist halt irritiert davon. Aber dir ist noch nichts passiert. Da sind nur Worte gefallen. Das ist, ich meine. Ja, das ist ja auch so ein zentrales Ding, dass wir von diesem Kackdreck mit der verbalen Gewalt wegkommen müssen. Ja. Ja. Was diese Republika-Leute in den letzten Jahren nach oben gespült haben, dieses Wort muss einfach wieder verschwinden, weil wir haben Gewalt und Gewalt ist eine ganz klar definierte Sache. Das ist, wenn ich Gewalt einsetze. Jetzt das so aufzuweichen, gibt es dann bald auch virtuellen Mord, wenn ich jemanden erschieße und das wird dann auch verhandelt, oder was? Ja, vor allem wird Sprache. Ja, weißt du, ein einziger Russe tötet 5 Leute in dem Computerspiel Counter-Strike Global Offensive. So, Anzeige ist raus. Vor allen Dingen, wenn Sprache Gewalt ist, dann dürfen ja nur die sprechen, die das Gewaltmonopol haben. Ja, schon. Strafbar ist, wo in der Regel ja auch eine strafbare Absicht von vornherein verbunden war. Also nicht über die irgendeinen Unsinn teilen, auch nicht die satirische Meldung des Postillons, dass die Bundeswehr jetzt gezielt Linksextremisten einstellt, um danach politisch ausgeglichen zu sein, sondern so Beispiele, eine erfundene Vergewaltigung, die nichts anderes bezwecken sollte, als dann mit organisierten Demos Unruhigung bis hin zu Gewaltaufrufen gegen eine bestimmte Bevölkerungsgruppe auszulösen. Oktoberfestlüge. Mhm. Gina-Lisa Lofing. Ja, ja. Mhm. Also das war jetzt gerade, das habe ich auch gar nicht verstanden, warum er damit um die Ecke kommt. Ja. Das hätte ich mir jetzt geschenkt als SPD-Politiker. Ist ja SPD-Politiker, ja. Ja. Übrigens ist dieser Mann Diplom-Informatiker. Okay. Nicht gelernter Baumschüler. Tja. Genau darüber konzentrieren wir uns. Wir definieren übrigens nicht, was strafbar ist. Das tut das Strafgesetzbuch schon heute. Wir führen auch keine neue Pflicht ein, das zu löschen. Auch das ist bereits Rechtslage, dass wenn ich weiß, als Betreiber eines solchen Netzwerkes, dass ein strafbarer Inhalt über meine Plattform verbreitet wird, wenn ich davon Kenntnis erlange, dass ich ihn dann vom Netz nehmen muss, sonst verliere ich mein Haftungsprivileg und mache mich selber strafbar für den Fall. Was wir tun... Ja, und jetzt geht es nämlich los. So. Er sagt das einfach so, ja, wenn ich das weiß, dann muss ich das machen. Und da denkst du dir natürlich so erstmal, ja, ja, wenn man das weiß, muss man das machen. So. Aber woher wissen die das eigentlich? Wie können die das überhaupt erfahren? In so einer Masse an Informationen? Naja, also das Big-Data-Problem ist ja eigentlich kein Problem, ja. Das ist einfach nur so viel Information, dass man das nicht einfach so irgendwie nehmen kann und durchfiltern, ja, weil da die Algorithmen einfach dann verrecken, ja. Also komm, die sagen einfach, da drin ist mit einer Wahrscheinlichkeit das da drin und da ist so und so viel Hass drin und dann nehmen sie einfach da den prozentualen Anteil raus und es passt schon. Ob das jetzt Hass ist oder nicht, ist eine andere Sache. Das ist voll egal. Naja, Hass brauchen sie ja auch eigentlich nicht rausnehmen, weil das ist ja gerade der Witz. Er sagt ja jetzt, dass es um die strafbaren Inhalte geht, aber das ist ja überhaupt gar keine Metrik. Also zum Beispiel der 166 StGB, da steht nichts drin von, dass ich Religion hassen muss, damit das irgendwie gilt. Ja. Da steht nur drin, dass ich die verächtlich mache. Und dass das den öffentlichen Frieden gefährdet. Du störst den öffentlichen Frieden. Das ist ja schon die Metrik. Ist das dir nicht klar genug, oder was? Dass du den öffentlichen Frieden störst. Ja. Ja, aber öffentlichen Frieden stören gilt voll einfach. Das kann ich aus Erfahrung bestätigen. Ja, Luther hat ja auch den öffentlichen Frieden gestört mit seinen Thesen. Ja, ja so. Ich sag nur Montagsdemos in der DDR. Ja, die Weiße Rose, ne, hat ja auch hier den Frieden gestört. Ja. Den guten Frieden. Also es kommt halt immer drauf an, wer am Ruder ist, wer den Frieden gerade stört. Wir würden unter der AfD ja auch nicht viel Spaß haben, weil wir ja auch nicht deren Kurs tanzen. Ja, ja, deswegen wir wären genauso niemand, Fake News und Hassrede wie jetzt auch. Und deswegen darf niemand hinkommen und sagen, aber solche Regeln aufstellen, ja, denn dann teilt man und dann kann man herrschen. Das Problem ist halt einfach nur, dass man durch die Herrschaft, durch selbst minimale Veränderungen riesengroße Auswirkungen bewirkt. Ist halt nicht gut. Ist folgendes, wir sagen erstens, du musst darüber berichten, was du eigentlich tust, um nicht solche Straftaten zu verbreiten. Zweitens, du musst ein vernünftiges Benutzermanagement haben. Das heißt, deine Nutzerinnen und Nutzer müssen dir so etwas melden können und du musst nachweisen, dass du ein solches Verfahren hast. Es ist einfach nur, dass du eine andere Sprachregelung dann einführst, wie du Fake News bewerben musst. Das ist alles, was bei rumkommt. Du musst dann so wie ja, bei ihm geht es ja auch um den ganzen Katalog, ne? Also nicht nur um Fake News. Aber auch da Benutzermanagement, die Leute müssen es melden können. Das können sie auch jetzt schon tun. Aber das Problem ist halt auch, was er nicht ansprechen wird, sowas wie Flame Wars. Das haben die Leute halt noch nie gehört, ne? Dass wenn du losgehst und irgendwie versuchst, die Leute, die du nicht magst, wegzuflaggen, dass sie das eventuell mit dir auch tun. Gerade wenn das so zwei ideologische Gruppen sind, die aufeinander peitschen. Das kann halt in beide Richtungen funktionieren. Ja, und dass die halt einfach nicht verstehen, dass solche Taktiken einfach so wirklich sämtliche Netzwerke, die da darunter fallen, dann damit bemessen werden, ja, mit den Maßstäben, die sie hier setzen, ne, dass die einfach austrocknen werden, weil der Nährboden einfach dann komplett kaputt geht. Ja, der Nährboden für soziale Netzwerke ist halt einfach das authentische Auftreten von Menschen, die das dann benutzen. Und wenn das dann im Endeffekt nur so ist, dass dann da draufstehen kann und darf, was die Regierung möchte oder was irgendjemand anderes entscheidet, ja, dann ist es halt, ja, toll, dann kannst du eigentlich selbst alle deine Meinungen auf den Zettel schreiben und dir da auf die Wand kleben. Das ist besser. Ja, weniger Arbeit. Naja, also so gezielt wird es ja gar nicht laufen können. Es wird halt eben viel mehr mit der Gießkanne sein oder halt eben die Leute, die sich halt trauen, irgendwas wegzuflaggen, die werden halt gewinnen, weil sich Facebook das dann ja nicht erlauben kann, irgendwas dazulassen, was irgendwer geflaggt hat. Weil nachher gibt es noch ein Bußgeld. Hast. Und drittens, damit wir nicht immer wieder Nachrichten bekommen, wie Ihr Team dann aus Irland oder aus USA, haben wir gesagt, es braucht einen Zustellungsbevollmächtigten, also eine Person, die auch juristisch dann verantwortlich ist, damit dann, wenn ein solches Nutzermanagement nicht vorliegt oder auch diese Transparenz nicht gezeigt wird, dann kann es einen Bußgeldbescheid geben. Dagegen gibt es den Bußgeldbescheid. Mhm. So, und damit machen wir nichts anderes, als zu sagen, wir sanktionieren jetzt, wenn ihr eurer schon bestehenden Verpflichtung nicht nachkommt, bei offensichtlich strafrechtlich relevanten Inhalten. Das ist das Kernziel an dieser Stelle. Und wir machen sogar bei der Definition, sorgen wir dafür, dass wir sogar einige von denen, die eigentlich nach diesem Notice- und Take-Down-Prinzip, also Kenntnisnahme und Löschen, betroffen sind, nicht von dem Gesetz erfasst sind, sondern von dem Gesetz ist wirklich das, was im engeren Umfeld von uns allen als soziales Netzwerk verstanden wird, betroffen. Wie kann das eigentlich sein, dass man in der deutschen Öffentlichkeit alle 12 Minuten daran erinnert wird, dass die Deutschen eine furchtbare Vergangenheit haben und die Leute da einfach auf dem Panel sitzen und sich denken, ja, wir kriminalisieren Sprache, das ist eine gute Idee, das war schon immer eine gute Idee, weißt du, das ist so, ja. Ich finde es einfach so dieses, ich denke nicht eigenständig nach, ich laber halt mal Scheiß, die Kollegen also, meinten, das erzähle ich jetzt auch mal, ich bin hier der, weißt du, so kommt mir das vor. Generell kann ich dir das nicht sagen, aber ich kann dir sagen, wer den Rekord hält bei der diesjährigen Republika, das ist die Katharina Nokun, Ex-Piratin, die leitet ihren Vortrag wirklich ein mit, hallo, ich bin die Katharina, ich komme nicht aus Deutschland, ich bin in Dingsbums geboren, das ist ein kleiner Ort in Polen, nicht weit von Auschwitz. Geilo. Das ist so der Hammer, da habe ich das erste Mal nach 10 Sekunden das Ding angehalten, den Vortrag, und habe schon erst mal tief durchgeatmet. Ich meine, ich frage mich da halt echt, ob bei Ihnen halt in Ihrem kleinen Dorf, dass da immer so beheizt war im Winter so. Ich finde es von der Nocturne finde ich schon ziemlich ekelhaft. Sie möchte sich da was vom Opferstatus mit abschneiden. Weißt du, ich finde es eigentlich schon ziemlich krass asozial, was ihr da macht. So dieses, ich komme von dort und mir ist nichts passiert, meiner Familie ist nichts passiert, aber überlegt mal, was damals passiert ist und gib mir jetzt bitte Sympathie, ich bin die Katha. So, weißt du, das ist halt schon richtig asozial. Aber das ist, der Holocaust ist nie passiert, Ebel? Nee, andersherum, dass die sich am Holocaust halt hochziehen tut. Das ist ja wie bei den Amis, diese Rape Survivors. Die Tante ist höchstens 30, ne? Also das muss man sich mal überlegen. Ja? Also, Alter, das hat mit dir genauso wenig zu tun wie mit mir, was da passiert ist. Wir können beide damit respektvoll umgehen, ja, aber das tust du in dem Fall nicht, wenn du es ausschlachtest, um gleich so mal deine Stellung klar zu machen in einem Vortrag über die AfD. Ich halte einen Vortrag über die AfD und muss in den ersten Satz irgendwie Auschwitz einbauen. Vor 70 Jahren, da war was und ich spüre das mit meinen 30 immer noch. Ja, das ist vielleicht, hat ja auch so eine dritte Vulva, die wir nicht sehen können zwischen den Augen, und damit spürt sie das. Ja, aber weiter hier im Text. Und sogar noch mit einer zusätzlichen Hürde, nämlich zu sagen, die müssen erstmal 2 Millionen Nutzerinnen und Nutzer im Inland überschritten haben, also Relevanz auch in der Verbreitung besitzen, bevor diese Verpflichtungen mit der Gefahr eines durchaus empfindlichen Bußgelds dann auch droht. Mhm. Jetzt haben Sie ja, also es waren nicht 4.000, sondern 2 Millionen. Und ich bin mir auch so ziemlich sicher, dass da keine Definition von einem sozialen Netzwerk drin war. Denn das war ja gerade das Ding, wo wir uns drüber unterhalten hatten damals, dass das ja auch durchaus, also wer definiert das dann? Das ist wie mit diesem ganzen Telemediengesetz, wo dann jeder Blogger irgendwie behandelt wird wie eine Zeitung und dann irgendwie einen Bevollmächtigten da irgendwo reinschreiben muss in sein Impressum. Und genauso kann es auch heißen, dass es heißt, so ja, auf deiner Internetseite gibt es eine Kommentierfunktion, das ist jetzt ein soziales Netzwerk, gut, 2 Millionen Leute müssen da jetzt nicht haben, aber nachher gibt es dann wieder so ein mögliche Leute, die man erreichen kann damit oder irgend so ein Scheiß, ne? Also, was der Himmel. Sie selber schon angesprochen, Sie definieren nicht, was strafbar ist, das tut das Strafgesetzbuch. In dem Durchsetzungsgesetz, deswegen ja auch der Name, wird deswegen der Versuch unternommen, dass das, was im Strafgesetzbuch steht, auch tatsächlich durchgesetzt werden kann. Das heißt, Sie sehen ein Defizit da, wo es um die Durchsetzung geht. Sie haben jetzt gerade schon angedeutet, woher das kommt. Also es gibt unter Umständen keinen guten Ansprechpartner bei dem Netzwerk und die Nutzer, die darauf reagieren möchten und zum Beispiel sagen, das ist eine strafbare Hassrede oder eine strafbare Falschnachricht, die müssen wissen, an wen sie sich wenden und es muss dann eben auch die Möglichkeit geben, Bußgelder zu verhängen, damit auch was passiert. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man argumentieren könnte, naja, strafbar ist es ja schon. Wo liegt denn jetzt genau das Problem, das Sie beheben wollen damit? Ja, das Problem ist, dass strafbare Inhalte weiter verbreitet werden und zwar im großen Umfang, im Zehner-, Hunderttausender- und sogar Millionenbereich, dass das verbreitet wird. Dinge, die wir gesellschaftlich und rechtlich vereinbart hatten, dass wir sie eben als strafbar ansehen. Übrigens auch in unserem Gesetz, bevor ein Bußgeldbescheid erfolgen kann, wird nicht etwa eine Behörde und schon gar nicht unser Ministerium entscheiden, dass die Inhalte strafbar waren, die nicht gelöscht werden, sondern das wird ein Gericht tun, weil ja auch manchmal da falsche Gerüchte unterwegs sind. Und wir glauben eben, dass es nicht akzeptabel ist, wenn es im großen Maße nicht passiert. Dazu gibt es ja eine Menge Untersuchungen, eine Menge Artikel. Wir selber haben eine Menge Artikel, ja. Ja, und das, was er jetzt gerade gesagt hat, ist ja auch schon der falsch. Also das wird kein Richter entscheiden, aber er wird auch gleich korrigiert werden. Sondern es sind ja die Netzwerke, die das löschen sollen, wenn sie davon Kenntnis haben. Und die Frage, wie die denn das jetzt unterscheiden sollen selber, ja, schauen wir mal, ob die beantwortet wird. Ja. Haben wir nicht Artikel gehabt im August letzten Jahres schon? Facebook hat 100.000 Hass-Postings gelöscht. Ja. So, also war das nicht schon, bevor man überhaupt das Gesetz versucht hat zu machen, in der Einschüchterung von den Unternehmen so die Folge von dem, was man da macht? Also, ja, das ist das, was ich meine. Hat der Typ von irgendwas eine Ahnung, was er da erzählt? Also, ja, eben und vor allen Dingen, wir haben ja diese ganzen Sachen schon erlebt hier, der Imad Karim, der gesperrt wurde, Ali Utlu, der eine Nase lang gesperrt wird, dieses ganze Zeug, ne? Also ich frage mich wirklich ganz ehrlich, wenn man irgendwie diese ganzen ja, illegalen Nachrichten und Falschmeldungen und so nicht haben will, dann braucht man sie ja nicht löschen. Man könnte ein Netzwerk erstellen, welches sich nur mit solchen Informationen beschäftigt und da alle Informationen einfach hinpacken. Das wäre dann eine einfache Filterung. Und wenn du sehen willst, was anderswo passiert, dann kannst du eigentlich da auf so anstatt Facebook, ja, dann gibt es da so Facebook-Hate. Oder Twitter, gibt es so Twitter-Hate, ja, so, und kannst dann draufgehen, hast deinen Account und kannst dann den ganzen Hass sehen, der da rausgelöscht wird. Das wäre doch mal was. Das wäre doch mal ganz toll, ne? Du hast dann einmal so einen total sauberen Verlauf und einmal so einen total dreckigen. Das wäre schon cool. Wir haben vor über einem Jahr, nachdem wir schon zu dem Zeitpunkt im Gespräch waren, mit dem Betreiber, mit der Wissenschaft, mit der Zivilgesellschaft, haben wir selber einen Monitoring-Prozess aufgesetzt. Wir hatten eine mit der Wissenschaft, ja. Wahrscheinlich die Biologie gewesen sein. Oder eventuell die... Die hat er auch studiert. eventuell die Sozialwissenschaft. Okay. Taskforce mit noch den ein paar Betreibern. Fakten zu ihm loszuwerden. Er hat übrigens, was ich ganz interessant finde, als einer der ersten Abgeordneten einen komplett gläsernen Abgeordneten gemacht. Das heißt, er legt alle seine Einnahmen, Ausgaben, Steuerpapiere, seine Reisekosten, er legt alles offen. Und auch sein Abstimmungsverhalten. Das finde ich vorbildlich. Na gut, das Abstimmungsverhalten, lassen. Das wird ja auch bei namentlichen Abstimmungen, gibt es das ja. Naja gut, ich weiß nicht, ob er jetzt dasselbe wollte ich jetzt sagen. Gebildet, indem wir Zusagen bekommen hatten. Also eine Zusage war, dass Beschwerden von Nutzerinnen und Nutzer über solche strafbaren Inhalte von deutschsprachigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geprüft werden, und zwar auf deutsches Recht an der Stelle und nicht nach kalifornischen Gemeinschaftsregeln als Beispiel. wo manche Dinge auf einmal verboten sind, die wir in Deutschland... Ja, die strafbaren Inhalte, die werden geprüft auf deutsches Recht. Ne? Fällt uns da was auf? Von wem werden die geprüft? Von Facebook auf deutsches Recht? Ja, vor allem, wenn die strafbar sind, dann brauchen die nicht mehr geprüft werden. Oder ist das vielleicht nicht so eindeutig, dass die strafbar sind? Deutschland als normal ansehen und wiederum Sachen, nehmen wir Beispiel Holocaust-Leugnung zum Beispiel, dann nicht verboten ist in dem Fall. Und dann Zusagen bekommen und die haben wir monitort in zwei Schritten. Wir hatten eine Organisation, Jugendschutznetz, gebeten, solche offensichtlich strafbaren Inhalte zu identifizieren und zu melden. Und zwar einige haben sie gemeldet wie private Nutzer, nicht identifizierbar als Jugendschutznet. Einige haben sie als Jugendschutznet, also als qualifizierte Einrichtung. Und dann gab es sogar noch mal welche, wo sie hinterher telefonieren und gesagt, wir haben euch doch gemeldet. Und da steht das drinnen. Und leider hat auch das zweite Monitoring nicht den massiven Durchschlag gehabt. Wir haben... Es wurden nicht 100% aller Inhalte gelöscht, oder was ist der massive Durchschlag? Ja. YouTube, Facebook und Twitter uns angesehen. YouTube hat am Ende ganz gute Werte erreicht mit 90%. Bei Facebook war beim zweiten Monitoring... ganz gute Werte erreicht, ja. Schlomo Finkelstein mal wieder Kanal weg, oder wie? Das Ergebnis schlechter als beim ersten. Es sind 39% der strafbaren Inhalte gelöscht worden, bei Twitter 1%. Mhm. Frau Harms, ich komme sofort noch mal zu Ihnen, aber eine Nachfrage habe ich, Herr Kelber. Sie haben gerade gesagt, das entscheiden Gerichte, was da dann gelöscht wird oder nicht. So habe ich das bis jetzt tatsächlich nicht verstanden, sondern es entscheidet Facebook, was gelöscht wird. Es entscheidet dann unter Umständen ein Gericht, ob Sie das richtig gemacht haben oder nicht, aber es ist schon die Plattform, die entscheidet, was da verschwindet. Gesagt hatte ich Ihnen, die Frage, ob etwas gelöscht hätte werden müssen für den Bußgeldbescheid, entscheidet ein Gericht, ob es strafbar war oder nicht. Oh, übrigens kann auch ein Gericht. Ja, Bürokratiesprache, Alter, leck mich fett, Alter, ohne Spaß. Weil ich wurde da noch ein Komma im Satz machst und sagst, jetzt ist aber die Bedeutung ganz anders. Ja, kannst mich das nicht. Das hat er nämlich nicht gesagt. Ne? Also was er gesagt hat, ist, die Gerüchte sind, das würden wir entscheiden, aber das entscheiden Gerichte. Ja. Gericht nochmal gegenüber dem Bußgeld Bescheid aktiv werden. Mhm. Was Sie jetzt natürlich anspielen, sind zwei Debatten, die es gibt. Privatisieren wir Recht und dann gibt es... Ja, das ist keine Debatte, das ist eine Frage und die ist zu bejahen. Das tut ihr. Die andere mit dem Overblocking, ich denke, da kommen wir gleich nochmal zu, weil es natürlich eine wichtige Frage da drin ist. Mit der Privatisierung von Recht muss man sich nur andere Bereiche anschauen. Ich bin ja nur selber Informatiker, kein Jurist, aber das liegt relativ einfach in anderen Rechtsbereichen zu sehen. Auch dort gibt es Verantwortung, die Sie ausüben müssen. Und zwar nicht. Und niemand hat die Verantwortung, irgendwelche Meinungen irgendwo wegzulöschen. Wissen, Verantwortung ist das. Kein Mensch hat die Verantwortung, sich darum zu kümmern, dass die Leute um ihn herum nichts Falsches sagen. Das ist niemandes Verantwortung. Verhindert man da nicht eigentlich auch einen Lernprozess bei Leuten, wenn es dann heißt, hier, da hast du überhaupt nicht hinzuschauen und wir lassen dich das überhaupt nicht sehen, was da falsch ist. Du musst einfach nur wissen, dass es falsch ist. Ich meine, das hilft doch keinem Menschen zu erfahren, dass etwas falsch ist, ohne dabei erklärt zu bekommen, was daran falsch ist. Nicht nur im Medienbereich, bis hin zu Privatpersonen, wo Sie nicht sagen können, da muss ich warten, bis ein Gericht entschieden hat, dass ich handeln muss. Sondern es gibt bestimmte Dinge, die müssen Sie tun, weil Sie offenkundig zur Verhinderung einer Straftat sind oder Unterlassung einer Straftat. Die Meinungsfreiheit zählt nicht dazu. Also wenn irgendwo einer mit Bolzenschneider irgendwie an Fahrradschloss hantiert, dann muss ich da vielleicht irgendwie nicht einfach weitergehen oder so, aber oder unterlassene Hilfeleistung oder so, da muss ich dann auch was machen, wenn ich davon Kenntnis kriege, aber ich muss doch nicht andere Leute daran hindern, irgendwelche Äußerungen zu tätigen. Solange sie das NAP nicht violieren, ist alles gut. Und wie kriegt man überhaupt, also sie werfen Twitter diese 1% vor und wollen da irgendwie was überprüfen? Ich habe jetzt mal nachgeschaut, also ich habe keine genauen Zahlen gefunden, nur dass zum Beispiel während einem WM-Endspiel gibt es pro Minute 600.000 Tweets weltweit. Und wie soll sowas denn überhaupt gesichtet werden? Wie soll das denn gehen? Also wir müssten ja eigentlich auch jeden Tweet weltweit drauf sichten, ob der hier in Deutschland eventuell strafbar ist. Ja. Weil sonst macht Facebook ja strafbar, wenn die zulassen, dass ein Amerikaner sagt, dass er, was weiß ich, Hitler geil findet und dazu halt ein Hakenkreuz postet. Das müssen die ja löschen, weil sonst hat Facebook ja Hate-Bilder verbreitet. Könnte ja in Deutschland jemand draufklicken. Stell dich einfach vor, da sitzt dieser eine Typ, der den Job zu machen hat, das alles durchzugehen. Guck mal, dann hast du mehrere hunderttausend Tweets pro Minute. Ich möchte nicht wissen, da kommen sicher noch mal mehrere hunderttausend Facebook-Inputs pro Minute dazu. Dann müsste man sich überlegen, wie viel Video wird auf YouTube hochgeladen und das ist nur YouTube. Wie viel Blogs von irgendwem werden in der Minute aktualisiert oder es erscheint ein neuer Kommentar oder es erscheint ein neuer Artikel. Wie soll denn das gehen? Kann mir das irgendjemand erklären, wie man so einen Wahnsinn überhaupt stemmen will? Ja. Endlich wieder Vollbeschäftigung. Ja, man könnte halt so schon so einen computerlinguistischen Ansatz verwenden, aber die sind alle nicht so cool dafür, das so anzuwenden. Nee, computerlinguistischer Ansatz fliegt raus, weil das ist Zensur. Das ist ja auch das ist dann halt Zensur durch Computer, aber leck mich am Arsch. Das ist ja auch vor allem lustig. Das sind hier die Leute, ne? Also wegen jedem Kram, man kann sich irgendwie überlegen, welche Blinkerfarbe die Autos haben in Amerika und in Deutschland und welchen Radius die Scheinwischer haben und sich dann denken, wir brauchen ein Freihandelsabkommen, damit wir endlich diesen Unterschied weghaben. Aber bei Meinungsäußerungen, da sind sie dann plötzlich der Meinung so, nee, da muss man sich mit niemandem drauf einigen, da muss man nicht irgendwie gucken, was machen andere Länder und ist das nicht vielleicht schlauer, dass man das einfach so weit wie möglich irgendwie fasst. Nee, die sollen mal hier, wenn die irgendwas von Amerika abschauen wollen, das machen wir jetzt eigentlich. Da wird dann gesagt so, nee, unser Weg ist der einzig wahre, ne? Und den müssen wir jetzt gehen und dann auch noch, wie wir am Sonntag ja gelernt haben, dann sowas wie Österreich kommt und sagt, ja, ach, übrigens, das, was bei uns niemand sehen darf, das darf auch sonst niemand irgendwie zu Gesicht bekommen. So, das muss weltweit dann gelöscht werden. Am österreichischen Wesen soll die Welt genießen. Ja. Ja, da kommt keiner auf die Idee zu sagen, wir brauchen ein Freidenkabkommen, ne? Ich meine, warum denn nicht, Mann? Meine Fresse, dann redet halt irgendjemand irgendwelchen Stoß. Aber, Und dieses Gesetz gibt es ja bereits. Also es heißt, sie verlieren ihr Haftungsprivileg. Das heißt auf Deutsch, sie müssen eigentlich löschen, weil sonst sind sie nachher selber derjenige, der sich strafbar macht, wenn sie eine solche Straftat, wenn die ihnen bekannt wird, zum Beispiel aufgrund der Meldung eines ihrer Nutzerinnen und Nutzer. Das Einzige, was wir jetzt sagen, ist, wenn ihr diese Verpflichtung habt und wir feststellen, dass ihr sie nicht durchführt, dann müssen wir euch sagen, das wird euch in Zukunft eben wehtun, dass ihr das macht. Wenn ihr euch systematisch verweigert dieser Geschichte, dann gibt es ein Bußgeld. Frau Harms, jetzt haben wir da schon mal zumindest einen guten Eindruck davon, was mit dem Gesetz bezweckt ist. Wir kommen dann gleich nochmal auch auf die Stichworte, die Herr Kelber schon genannt hat. Sie haben aber selber schon angedeutet, viel Kompetenz hat die EU auf dem Gebiet nicht. Ich bleibe schon dabei, ich möchte gerne heute über diesen Teil reden, bei dem es um Regulierung geht, ja, dass Sie jetzt gesagt haben, es muss viel Medienkompetenz geschaffen werden, es muss Aufklärung geben an der Stelle. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Der kritische Menschenverstand ist sicherlich immer noch eins der wichtigsten Instrumente beim Erkennen von Hassrede und auch von Strafe. Das geht mir so auf den Sack bei der Republika. Das sind dann nämlich das ist so klingt ein durchschnittliches Republika-Fazit. Ja, Medienkompetenz, bla bla bla, kritisches Denken, Medienkompetenz. Das ist Dünnsinn, das kann ich mir in jeder Talkshow umsonst anhören. Das muss ich nicht, da muss ich nicht 200 Euro oder 100 Euro für Empfänger von Hartz IV, das müsst ihr euch auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Sie machen einen Hartz IV-Tarif, der 100 Euro kostet. Im Ernst? Ja, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Also Hartz IV-Tarif, 100 Euro, für was? Damit da Leute hinkommen können? Die ja, damit du günstiger auf die Republika kommst, wenn du nur 300 Euro im Monat hast. Dann, ich meine, das, was die da labern, kann ich mir alleine still und heimlich unter der Bettdecke vorstellen. Ja, ich das ist ja der Hammer. Das ist ja der absolute Hammer. Das müssen wir, glaube ich, mal ein bisschen pushen. Das ist nicht auf meinem, ich habe das nicht rausgefunden, sondern es gab während der Republika einen Tweet von irgendwem so, solange ihr halt das hier als Hartz-IV-Tarif anbietet, kriegt ihr von mir kein Geld. Also das habe ich auf Twitter gefunden. Aber es, ich habe es dann auch nachgeguckt, steht wirklich so drin. Ich meine, wird das Ding nicht gestreamt? Ich meine, wir haben ja das Video ja, gerade. Ja, wir können uns nicht das alles auch draußen angucken, aber nee, nicht alles. Was für einen Sinn hat dann die Veranstaltung? Es gibt, auch so ein, es gibt auch so ein paar von diesen Talks, die dann nicht gestreamt werden. Aber ich denke mal auch, dass sie wahrscheinlich ihre Netzwerkklicke da schön unter sich halten wollen und deswegen auch der Preis. Ist der Nordkorea-Stream inzwischen? Hat den jemand schon gesehen? Mir ist er noch nicht begegnet. Ist der schon draußen? Müsste man mal sagen, wie der heißt. Aber wir können jetzt erstmal weiterfahren. Das war ein englischer Titel, glaube ich, auf jeden Fall, weil die haben auf Englisch vorgetragen und es ging um Nordkorea. Ich denke mal, das wäre im Titel. Aber ich kann mir vorstellen, dass der nicht auftaucht, weil der ist hart kritisiert worden. Und da könnte man zu Recht fragen, warum ladet ihr Nordkorea-Apologeten ein? Was hat das mit Netzkultur zu tun? Ja, im Grunde passt es perfekt. Das ist halt Republika, schön degeneriert. Ich sage jetzt einfach mal Falschnachrichten. Mit der Strafbarkeit, da kommen wir auch gleich noch mal drauf zu sprechen. Aber was soll denn dann genau passieren? Was wünschen Sie also sich? Also ich finde, dass man jetzt zwei Sachen aber wirklich trennen muss. Also wenn ein Staat wie der russische Staat Propagandamedien finanziert und eine Trollfabrik finanziert, um Verunsicherung unter Bürgern in der Europäischen Union. Wir finanzieren die deutsche Schwelle, wir finanzieren Goethe-Institute, wir finanzieren alle möglichen Dinge, die unsere Lebensweise im Ausland bekannt und prominent machen wollen. Und so Sachen wie Goethe-Institut, die machen natürlich auch politische Bildung da in den Ländern. Und das ist dasselbe. Jeder hat die Möglichkeit, halt seine Strahlkraft zu benutzen. Aber wie will man das denn in einem globalen Netz auch? Das ist völliger Kindergarten. Ich habe das Gefühl, das ist eine Netzkonferenz und eigentlich wenigstens der Moderator sollte was vom Thema zu verstehen. Aber selbst der fragt ja nicht nach, wie stellen Sie sich das überhaupt vor? Wie wollen Sie diese Datenflut bewältigen? Wer soll das denn alles? Ja, er ist halt ein Journalist. Ne? Seine Lösung ist wahrscheinlich einfach, da dürfen nur Profis ran. Also das hat er jetzt natürlich nicht gesagt, das lege ich mir jetzt in den Mund, aber es ist ja häufig so bei denen, dass sie einfach denken so, ja, wenn er einfach das Geschäft quasi den Profis überlässt, dann wird auch alles gut. Dieser wirklich groß finanzierten Propagandaaktivitäten ist dann auch mit vielen Falschnachrichten verbunden, wenn das Ziel ist, den Zusammenhalt der Europäischen Union auseinanderzutreiben oder Mehrheiten gegen die Zusammenarbeit mit der Ukraine zu organisieren, dann müssen wir uns überlegen, wie wir damit umgehen wollen. Das ist aber etwas, was man schwer gesetzlich regeln kann. Das ist eher eine Frage der vielen Themen, die in diesem Bericht, den das Europäische Parlament diskutiert hat, auch sehr strittig diskutiert hat, die da aufgelistet sind. Dazu gibt es überhaupt noch keine Gesetzgebung, sondern wie gesagt, bisher nur diese kleine Abteilung strategische Kommunikation ist kein Wahrheitsministerium, auch wenn einige so darüber reden, sondern ist weiterhin der Versuch mit guten Ideen. Es gibt eine Abteilung, die heißt strategische Kommunikation und sie will uns erzählen, dass wir keinen Einfluss ausüben auf Leute oder was. Es gibt ein Abwehrzentrum gegen Falschmeldungen, okay? Also. Ja, aber das ist ja nach innen, glaube ich, oder wie war das? Das ist eine du hast dich doch da beworben. Dann. Ja. Die analysieren Nachrichten und sagen dann, das ist fake. Du hast auf jeden Fall sehr schönes Bild gemacht. Sehr schönes Video pausiert hast du. Aber die Amis, die haben jetzt auch vor kurzem eine neue supranationale Institution gegründet, die nennt sich Kognitive Sicherheit, die Experten von allen Gebieten, gerade auch für eine Firewall fürs Gehirn, also halt gegen Fake News ins Leben rufen will, was finanziert wird vom amerikanischen Steuerzahler. Und Deutschland will hier mit der EU dasselbe ans Herz legen, dass wir... Ja, und haben wir denn nicht? Warum geht es eigentlich dann... Warum darf dann mit Steuergeld sowas wie diese Funkgeschichte laufen, wo auch Fake News verbreitet werden und vereinfachte Darstellungen, will ich mal freundlich sagen, etc. pp. Das ist genauso, Funk ist doch auch eine Propagandamaschine im Endeffekt. Nur, dass die halt dem Regime genehme Propaganda ausspuckt. Ja, wortwörtlich. Also, Warum geht das eine, aber das andere nicht, weil das eine für die organisierte Liebe ist, oder was? Ist das eine juristische Kategorie, organisierte Liebe, soziale Gerechtigkeit? Schon, nein, ja. Ist es nicht. Ja, ich schlag dir einfach einen Kompromiss vor, Mars. Einen funkigen Kompromiss. Du bezahlst einfach weiter und hältst die Klappe. Also das Lustige ist ja auch, dass das Ministerium für Wahrheit eigentlich ja in ihrer Funktion so ein Ministerium halt war, ja. Und der Protagonist im Buch arbeitet ja bei diesem Ministerium für Wahrheit. Und seine Aufgabe ist es, Dokumente, die er bekommt, historische Dokumente, ja, entweder halt so zu zensieren oder gar komplett zu zerstören, ja. Ja, also ja, kommt schon. Genau, er setzt das halt durch, ne, das Gesetz so. Und da steht halt drin, dass man sowas falsch denkt und so, es wird halt bestraft vom Staat. Ich frage mich, ob man dann Aluhut trägt, so wenn man da mitarbeiten möchte. So als, weißt du, als Teil der Uniform, so. Und auf europäischen Werten auch da eine Antwort zu finden. Aber diese Antwort muss gefunden werden. Mhm. Ne? Und das, worüber jetzt Herr Kälber redet, also ich muss dann sagen, auch wieder aus demselben Erfahrungsbereich im Winter 2013, 2014, also es war noch bevor die große Debatte in Deutschland losging über Hass und Verunglimpfungen von Politikern im Internet, saß ich vor meiner frisch eingerichteten Facebook-Seite und vor meinem Twitter-Account. Das alles habe ich erst im Jahr 2013 angefangen für den letzten Europawahlkampf. Und ich saß davor mit meinen Mitarbeitern und wir haben uns gefragt, wie wir mit diesem ganzen Hass umgehen sollten. Wir haben eine Stelle manchmal gebraucht, wochenlang, um alles nur zu löschen, was es da... Ja, das ist ein Problem, was außer Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen, niemand hat. Ja. Man kann doch seinen Twitter und YouTube und was weiß ich Account auf privat stellen. Hey, ja, aber sie hat den ja extra gemacht, damit sie mit der Öffentlichkeit kommunizieren kann. Und dann, wenn du Wahlkampf machen willst, das ist ein privates Profil, nicht so der geile. Das wird immer ekelhafter. Du hast jetzt nur einen Politiker, der, um ihn zu beleidigen, du sie einfach nur selber zitieren musst. Und dann schreibt jemand drunter, hahaha, ist das dumm. Und dann läuft die Kuh los und will die Meinungsfreiheit zerstören. Weil sie persönlich Probleme hat, einen Mitarbeiter zu finden, der sich mit Kommentaren abgibt. Will die mich eigentlich verarschen? Alter Schwede, ist das behindert, Mann. Das ist ja fast, als würde man ein Attentatsopfer zum Innenminister machen. Die reden hier von Medienkompetenz. Die reden hier von Medienkompetenz und sind nicht mal kompetent genug darin, auf sowas einzugehen, ohne es zu löschen. Weißt du, ja. Dann kommt die abends nach Hause und dann geht sie an ihr Facebook und dann sieht sie, ich hab 8 Lämpchen, die blinken, klickt es an und dann steht da einmal, du doofe, fiese Sau. Und dann guckt sie das an und sagt, ha, das so nicht, den werde ich finden, das lasse ich mir nicht gefallen. Und deswegen rennt sie los und will die Meinungsfreiheit abschaffen. Vor allem Geil. Hat sie gesagt, wir haben da manchmal eine ganze Stelle gebraucht, um das alles zu löschen. Das heißt, die bezahlen da jemanden, damit er die Inkompetenz von Madame hier, offensichtlich sehr inkompetent, wieder zu bereinigen versucht, oder was? Und der konnte offensichtlich auch Facebook oder Twitter nicht so einrichten, dass es halt ein bisschen ruhiger wird. Ja. Stell dir einfach vor, dass der Witz ist ja auch, sie hat es nicht hingekriegt, aber Facebook soll das schaffen, oder wie, stellvertretend für alle anderen. Stellt euch einfach vor, wie der Entwickler von Chatroulette, ja, da wo die Leute einfach immer random masturbieren, ja, dann so das sieht, was die Leute mit seiner Plattform machen und dann entscheidet er sich, das ganze Ding einfach zu schließen. Ich glaube, die haben das geschlossen. Echt? Ja, ich glaube, das gibt's nicht mehr. Wie dumm. An Schmutz gab. Und da ist vieles über das hinausgegangen, was mit deutscher Gesetzgebung vereinbar ist, würde ich behaupten. Und ich finde das richtig, dass wir versuchen, dafür Regeln zu finden, die auch strafbewehrt sind. Weil viele der Aufrufe, die es da gegeben hat und die es massenhaft auch und massenwirksam gegeben hat, viele dieser Aufrufe, die sind tatsächlich strafbewehrt. Und wie wir diese... So, also die Leute waren frech auf deiner Facebook-Seite und trotzdem hat man dich gewählt. Aber trotzdem müssen wir dagegen vorgehen, weil das furchtbar ist, weil es alles gefährdet. Ich meine, sie als Frau, ja, also komm, den ganzen Hass, den spürt man ja als Frau noch 10-mal so hart, obwohl Männer mehr Hass bekommen, okay? Ja. Also komm, ja, das Lustige ist halt dann der, das finde ich so toll, ist so, die ist schon so eine autoritäre Omi, oder? So, ja. So, ich will ja meine Meinung niemandem aufzwingen und ich backe am liebsten Kekse, aber wenn mir irgend so ein Hurensohn auf Facebook sagt, ich rieche wie eine Omi, dann platzt bei mir irgendwas und ich kann das nicht abhaben. Ja, wahrscheinlich. Diese Gesetzgebung machen, da würde ich mich gerne mit einmischen in Deutschland, dass wir sie europäisch machen können, das glaube ich im Moment noch nicht, weil diese Europäische Union hat eben nicht die Gesetzgebungskompetenz vereinheitlicht, auch wenn das die Medienentwicklung manchmal wünschenswert macht, haben wir da keine Vereinheitlichung. Und ich meine, ich habe da, seit ich diese Einladung habe, noch so ein bisschen versucht, mich schlauer zu machen. Aber man muss jetzt gar nicht über die Hasssachen reden, sondern zum Beispiel darüber reden, was die Unterschiede ausmacht. Also was in Deutschland zum Beispiel unter Freiheit der Kunst gedeckt ist, auch in sozialen Medien. Das ist in Skandinavien oder vielleicht auch in Kalifornien Pornografie. Wie geht man dann mit sowas um? Also das ist wirklich eine sehr... Porno. Ja, also das ist ja im Prinzip halt eben das Ding mit den Community-Richtlinien, dass es ja im Prinzip scheißegal ist, wenn ich da ein Foto einstelle und Facebook das bei Facebook nicht haben will. Das ist was anderes, als wenn ich da meine Meinung äußern will und dann irgendwie das wegkommt, einfach nur, weil es irgendwie so ähnlich ist wie irgendwas, was wegkommen soll, oder weil irgendwelche Dritten irgendwie sich gesagt haben, so uns gefällt das aber nicht. Und deswegen flaggen wir das jetzt. Und das muss alles gelöscht werden. Was meinst du? Das kann doch sowohl als auch so passieren. So wenn eine Minderheit entscheidet, was ihnen irgendwie so Sand in die Muschi treibt, ne? Und dann so Leute hinkommen und sagen, ja, jetzt haben wir einen Algorithmus drum gebaut und diese Kommentare haben einen sehr hohen Sand in die Muschi-Gehalt. Ja, deswegen können wir die gleich auch mit automatisiert entfernen, ja. Oh mein Gott, lösch die Pornos aus dem Internet. Schwierige Sache, wenn man das einheitlich machen will. Ja, ich bin ja auf eine Art beruhigt, dass Sie sagen, Sie gucken da jetzt noch nicht konkret auf gesetzliche Regulierung. Ich kann da an der Stelle nur sagen, es ist auch schwer vorstellbar, russische Propaganda durch europäische Gesetze zu regulieren. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass ich da ausdrücklich dafür bin, dass wir, ja, dass wir super ausdrücklich uns nicht dafür. Hey, wir haben in Deutschland haben wir auch Spam. Verboten. Spam ist illegal in Deutschland. Du darfst kein Spam versenden. Zum Glück weiß ich, dass die Regierung, wenn das Gesetz durchkommt, wahrscheinlich zu inkompetent ist, es umzusetzen. Genauso wie Spam immer noch erlaubt ist oder halt das umgangen wird, dass es verboten ist, wird das mit den Kommentaren genauso der Fall sein. Und dann gibt es halt mehr VPNs. Wow. Good job. Spam ist verboten. Ich weiß nicht. Einfach der russischen Propaganda überlassen. Warum sollten wir das tun? Ja, nee, ich glaube, da sind wir ja überhaupt nicht unterschiedlicher Ansicht. Deswegen. Um russische Propaganda jetzt nur noch, oder was? Dann kotzt euch doch aus. Passt euch der Putin nicht. Dann macht doch was irgendwie gegen den Putin. Aber warum sägt ihr an meiner Meinungsfreiheit? Also das Seltsame finde ich auch, weißt du, russische Propaganda ist, wenn sie wirklich authentisch russisch ist, auf Russisch. Okay? Und das heißt, das müsste irgendwie übersetzt werden. Und ist es dann nicht irgendwie schon deutsch-russische Propaganda? So, ich meine, die kommt zwar vielleicht schon aus Russland, aber... Ja, man merkt, dass du Linguist bist. Aber ich meine halt so, was ist mit anderen Ländern? Was ist, wenn jetzt irgendwie, irgendein anderes Land anfängt, Propaganda zu machen? Was ist, wenn Deutschland anfängt, Propaganda zu machen? Wer überwacht die Regierung, die andere überwacht? Das ist ja keine Propaganda, das ist alles Medienkompetenz und Information und Richtigstellung und... Who watches the watchmen? Wisst ihr noch, wie der RIAS Berlin uns alle befreit hat vom Volksempfänger und so? Wisst ihr, wer den betrieben hat in RIAS Berlin? Den haben die Amis betrieben. So wie viele andere Radiosender in Deutschland auch, die halt dann im Nachhinein eher für die Armed Forces waren. Aber die haben die ganze Zeit Propaganda gemacht. Wir haben uns sogar totgelacht. Wir haben das gerne im Auto gehört, weil die Musik gut war damals, so in den 80ern. Und da lief ständig irgendwie Propaganda für Amerika, halt auf Englisch, klar. Aber der RIAS hat auch eine ganze Zeit lang einen klaren propagandistischen Auftrag gehabt, in Deutschland halt für Demokratie zu sorgen. Da sind solche Werkzeuge positiv. Ich glaube, die kriegen diesen Wollknäuel nie entwickelt, was sie erlauben und was sie verbieten wollen. Und welche Einflussnahme von wem jetzt wo? Guck mal, Israel ist dafür angefeindet worden, dass sie nicht mehr wollen, dass ihre NGOs von außen gesponsert werden. Das ist doch auch nur ein anderer Schritt hier. Sie möchten nicht, dass die Meinung von außen in unser Land kommt. Aber den Israelis erzählen, das ist böse, böse und den dicken Mann dahin schicken, damit er sich blamiert und den Steinmeier, damit er sich nicht entschuldigt. Ja. Und hier wird dann im Endeffekt was viel Härteres noch gefordert. Das ist alles so... Schlimm, schlimm, schlimm. Deswegen hatte ich noch mal klargemacht, dass es mir in erster Linie um sozusagen das schärfste Schwert geht, über das wir hier reden, nämlich am Ende die Gesetzgebung. Das heißt, da sind wir bei einem Punkt angelangt, bei dem es darum geht, wie kodifizieren wir dieses gesellschaftliche Verhalten. Ein Kollege von mir, Justiziar bei einem deutschen Verlag, sagte mir erst kürzlich, Hassen ist erlaubt. Ja? Hassen ist erlaubt und auch diesem Hass Ausdruck zu geben, ist erlaubt. Das findet halt da seine Grenze, wo es strafrechtlich relevant wird und dann immer gemessen daran, was in einem bestimmten Land, also die Gesetzgebung, die in einem bestimmten Land gilt. Jetzt haben wir da ja, wie Sie gerade gesagt haben, bei der EU erstmal gar keine Kompetenz. Insofern muss man wahrscheinlich noch ein bisschen darüber reden, wie denn da gesetzlich überhaupt dagegen vorgegangen werden könnte. Ja? Ich habe ja nicht gesagt, dass man dagegen Gesetze machen sollte und das sagt auch gar nicht der Bericht, sondern der Bericht ermutigt einfach dazu, sich nicht mit Propaganda, aber zum Beispiel mit der Stärkung von unabhängigem Journalismus gegen diese Propaganda zu wappnen. Mhm. Und das finde ich zum Beispiel wichtig, weil mich hat das in dieser... Die Regierung soll unabhängigen Journalismus, unabhängig in Anführungsstrichen, stärken in Anführungsstrichen. Ist auch toll, ne? Also, wie soll denn das funktionieren? Also, die Regierung hat meines Erachtens noch überhaupt gar keinen Journalismus zu stärken. Der Journalismus hat der Regierung auf die Finger zu gucken. Naja, wir haben das neue Deutschland aber auch immer gestärkt. Das kann man auch schön machen. In der ganzen Zeit der Auseinandersetzung um die Ukraine schwer irritiert, dass in deutschen öffentlich-rechtlichen Nachrichten eins zu eins die Nachrichten von RIA Novosti oder Sputnik übernommen werden. Man hat übrigens in den letzten Jahren von allen westeuropäischen Medien Korrespondentenstellen im Ausland abgebaut, unter anderem auch in Osteuropa. Es ist einfach günstiger, Nachrichten zu übernehmen. Und das zeigt sich dann aber in bestimmten Situationen, dass es doch besser wäre, die Nachrichten zu bestimmten Themen, wie zum Beispiel der Besetzung der Krim oder in dem Krieg im Donbass nicht einfach von russischen Staatsmedien zu übernehmen. Russland ist keine Demokratie, die Medien sind nicht frei, sondern sind auch innerhalb Russlands Propagandamedien. Da fände ich das doch für uns besser, wenn wir uns auf unabhängige Journalisten stützen könnten. Ich würde mich freuen, wenn es Fragen aus dem Publikum gibt. Ich habe vorher noch zwei an Herrn Kelber, ja, aber nur damit Sie schon mal Bescheid wissen, dass ich es auch gut fände, wenn Sie sich einmischen, wenn Sie eine Nachfrage haben dazu, dann immer her damit. Es sind zwei Saalmikros hier unterwegs. Ja, ich habe Sie schon mal gesehen. Herr Kelber, Sie haben es selber schon angesprochen. Es gibt verschiedene Kritiken an dem Gesetz. Ich denke, wir sollten uns auf zwei konzentrieren hier. Das eine ist das sogenannte Overblocking. Es werden extrem hohe Bußgelder angedroht, begründet damit, dass wenn man gegen ein Unternehmen wie beispielsweise Facebook tatsächlich eine Handhabe haben möchte, tatsächlich durchsetzungsfähig sein will, muss man auch mit Bußgeldern kommen, die nicht bei 50.000 Euro bleiben, sondern in dem Fall dann vielleicht im Maximalfall 50 Millionen, je nachdem, um welche Verfehlung es dann da eben geht. Die Befürchtung ist, dass Facebook, weil sie ein Interesse haben, auch diesen Bußgeldern zu entgehen, natürlich, nicht natürlich, sondern vermutlich mehr Beiträge löschen werden, als tatsächlich bei einer genaueren Betrachtung strafrechtlich relevant wären. Denn das natürlich hätte er ruhig so lassen können. Ich würde sagen, natürlich. Vermutlich natürlich. Es ist so, dass diese Frage danach, was ist noch von der Meinungsfreiheit gedeckt und was ist ein Verstoß gegen das Strafgesetzbuch, bisweilen auch mal 5 Jahre durch die Instanzen geht, bis dann der Bundesgerichtshof oder das Verfassungsgericht entscheidet. Was entgegnen Sie darauf? Ich kann erstmal die Sorge davor, dass es debattiert wird, gut verstehen. Erstens, weil wir haben natürlich Erfahrungen, auch mit den sozialen Netzwerken im Bereich Ihrer Gemeinschaftsstandards, wo Sie Dinge gelöscht haben, wo jeder von uns sagt, entweder hat derjenige, der es manuell gemacht hat, es nicht verstanden oder die automatischen Systeme tun was falsch. Ist. Das Video von der Feier, das dann aber gelöscht wurde, weil man glaubte, eine Urheberrechtsverletzung in der im Hintergrund laufenden Musik zu erkennen. Oder die Nackt des Mannequin-Piss aus Brüssel, wo das Foto entfernt wurde, weil das System dann gedacht hat, es geht um Kinderpornografie. Kennen wir. Und natürlich bei der Frage auch, man muss Hass aushalten, man muss falsche Meinungen aushalten, man muss sogar absichtlich falsche Meinungen aushalten können. Gibt es da eine Beschränkung, sind wir natürlich in einem grundrechtssensiblen Bereich. Erste Antwort ist, heute haben wir kein Overblocking, wir haben Underblocking. Es bleiben wichtige, strafbare Inhalte stehen, werden verbreitet, sorgen für noch stärkere Reaktionen drauf. Wir sind ja in so einer gegenseitigen Verstärkungsmechanismus an der Stelle. Ja, das ist jetzt alles hier wieder Voodoo-Zauber-Bereich. Weißt du, die reden hier von Verbesserung der Gesellschaft und verbessern und verbessern und machen, machen, machen. Aber ich habe noch kein einziges Argument darüber gehört, dass Hass, so wie er nun mal strafrechtlich relevant sei, ja, notwendigermaßen nicht gelöscht werden soll, damit man das sehen kann und merken kann, okay, das ist jetzt das, was so hier eine Position ist, die falsch ist. Ja, und wenn man das weglöscht, dann lernt niemand was daraus. Also, ich meine, man sollte einfach sich selbst zu einem besseren Menschen erzielen, der das einfach nicht nötig hat, zum Beispiel auf die persönliche Ebene zu gehen, wenn es um eine sachliche Ebene geht gerade. Das ist halt die Sache. Und ein guter Mensch ist halt einer, der auch mal einstecken kann. Ja? Bisschen dann auch zu Taten, die stattfinden, als Folge von so etwas. Zweitens, die Netzwerke verdienen. Ja, citation needed, Beispiele nicht gefunden. Also ja, halten wir mal fest. Ja, halten wir mal fest, der Mann. Naja, die werden zum Beispiel Bautzen anführen und solche Sachen. Naja, hat er aber nicht. Er hat Beispiele, finde ich geil. Er hat Beispiele gehabt für Sachen, die falsch laufen, aber er hat keine Beispiele gehabt für Sachen, die jetzt geblockt werden müssten. Aber er sagt, wir haben Underblocking. Das ist einfach so schön. Dienen mit das, den das, strafbaren Inhalten das Geld. Das Ding ist auch, dass du, weißt du, die Begründung, dass wir ein soziales Problem dort haben und wir jetzt dringend was dagegen tun müssen, ich wage zu bezweifeln, dass es da überhaupt ein Problem gibt. Also zunächst mal kommt auf jeden Fall der Politiker immer an und sagt, ich habe was Gutes, das ist ein gutes Gesetz. Er wird nie dir erzählen, was ein Gesetz auch für Schaden einrichten kann. Er präsentiert es immer nur im besten, möglichsten Licht. Aber es wird jetzt immer gesagt, wir müssen den Hass beikommen. Ja, es tut mir leid, 1 Million plus Menschen, da kommen halt auch scheiß Kommentare zustande, die auch Assis sind. Aber wir haben ja auch nicht jedes Jahr 1 Million Menschen, die einwandern, illegal über die Grenzen. Vor allem, also, ich kann noch mal einen raushauen, okay? Noch mal einen drauflegen, weil nämlich Sprache nur ein Symptom von Gedanken ist, okay? Und wenn du nämlich eine Idee hast und sie in Sprache ausdrückst und dann das einfach weggelöscht wird, bedeutet das nicht, dass deine Idee automatisch falsch ist oder dass du sie geändert hast deswegen. Das gibt dir vielleicht was zu denken, aber die Leute, die dann schon sowieso irgendwie strafrechtlich relevante Sachen posten, ja, und illegale Meinungen vertreten, werden dann erst recht hingehen und sagen, hier, seht ihr mal, das ist ein Beweis dafür, dass ich recht habe. Ja? Und ich meine, stell euch einfach mal vor, hier kommen dann Leute her, die mal ihre Religionsfreiheit richtig ausleben, zu der Vollheit des Gesetzes, ja. Das heißt, aus ihrer Religion eben austreten, weil sie die Freiheit dazu haben. Und dann kann ich mir denn bitte schön anschauen. Dann heißt es so hier, ja, Hitchens und Dawkins und so weiter sind gesperrt, weil es halt strafrechtlich relevant ist, weil die hier nach den neuen Richtlinien irgendwie Islamophobie betreiben, ja, oder Blasphemie, ja. Einfach so krank. Niemand hat das Recht, einem anderen Menschen vorzuschreiben, was diese Person zu sehen oder nicht zu sehen hat, besonders nicht der Staat. Warum begreift das keiner? Das ist, oh Mann. Ich weiß, was du meinst. Es ist wie mit dem Sozialismus, weißt du, so, aber jetzt, wenn wir das alles mit Maschinen machen und mit Menschen, dann schaffen wir das, ja. Also hier, Jesus, los, ab geht's. Dass diejenigen sind, die zu Kontroverse führen, die zum Verbleib führen, die zusätzliche Leute holen, die noch länger draufbleiben, wo man seine Werbung verkaufen kann und ähnliches mehr. Dieser Effekt wird auch immer noch da bleiben. Das heißt, sie... Ja, jetzt noch Verschwörungstheorie, so nach dem Motto, Facebook möchte das so haben, damit sie ihre Werbung da verkaufen können. Wo die sowieso auf jedem Feed drauf ist, vollkommen egal, was da läuft. Jedes Löschen reduziert die Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Gegen diesen Trend müssen wir auch schon mal ein ganzes Stück anarbeiten. Trotzdem ist... Das ist auch vollkommener Quatsch. Jeder Nutzer, der diese Plattform benutzt, der steigert die Möglichkeit, Geld zu verdienen, und jeden, den ich einstellen muss, um irgendwelche Vorgaben zu erfüllen, ja, das schmälert vielleicht den Gewinn. Aber doch nicht, die gewinnen doch da nichts dran, dass da irgendwelche Postings sind, wo sich die Leute dann drüber aufregen. Vollkommener Blödsinn. Frau Brodnik hat das aber doch in ihrem Vortrag auch erklärt, ja, dass ein Hasskommentar viel öfter geklickt wird. Ja. Und deswegen ist er besser für die Werbung. Die Website. Im Grunde ist es ja so Sachen wegzulöschen, ja, im Endeffekt doch schon eine digitale, kürzere Form der Bücherverbrennung, oder nicht? Du verbrennst es zwar nicht, du löschst es einfach, und das sind jetzt nicht viele Worte, sondern so 140 Zeichen oder halt ein bisschen mehr, ja. Aber nichtsdestotrotz ist halt beides Information, die dann vernichtet wird. Weil von der anderen Seite kommt die Fraktion, unser kulturelles Gedächtnis ist von weißen alten Männern geprägt. Wir müssen da mal ein paar Sachen aus den Bibliotheken löschen, ja. Und irgendwann stehen wir dann da mit so einem ganz schmalen Band nur noch an Kultur, die uns zur Verfügung steht. Ist es richtig, dass wir erstens beobachten müssen, nach einem solchen Gesetz begebt sich das weiter in eine andere Richtung, und wir müssen verschiedene Methoden einarbeiten. Und das ist natürlich auch die Debatte nochmal über den Gesetzentwurf selber hinaus, aber auch da drin haben wir schon was eingebaut, um ein solches Overblocking zu nehmen. Und ein Beispiel ist dafür, Sie werden, wenn Sie, was Sie jetzt erwähnt hatten, wo etwas mehrere Jahre durch die Instanzen geht, dann unterhalten wir uns etwas, wo vielleicht eine falsche Tatsachenbehauptung war, die ich gar nicht so einfach überprüfen könnte. Das ist zum Beispiel nicht erfasst, wenn wir sagen, offensichtlich strafrechtswidrig innerhalb von 24 Stunden oder ansonsten eben mit den 7 Tagen. Wenn Sie das nicht leisten können, hatten Sie diese Verpflichtung nach diesem Gesetz, die Bußgeld... Offensichtlich in 7 Tagen gibt es nicht. Jan Böhmermann Gedicht ging auch nicht in 7 Tagen geklärt. Und diese ganzen Formulierungen mit gefährdet den öffentlichen Frieden und so, die da teilweise in diesen Paragraphen drinstehen, die sind auch nicht offensichtlich. Jetzt stelle ich einfach mal vor, jemand kommt natürlich da so hin. Nicht. Aber Sie und ich, wir müssen jetzt das nicht wiederholen und zitieren, können sich auch vorstellen, was unter die offensichtlich strafrechtswidrigen, die man auch sofort weghaben will, wo man nicht erst das Glück haben will, dass irgendein Staatsanwalt entscheidet, zum Beispiel ein Gewaltaufruf mit Adressangabe einer Person. Auch sowas findet ja statt. Ja. Das soll natürlich sofort mit der Meldung... Ja, und da steht in den Community-Standards von Facebook, dass das okay ist, oder was? Wenn ich die Adressen von anderen Leuten... Ich glaube auch nicht, dass ein Docs lange oben bleibt, wenn du den irgendwo anzeigst. Weil wenn du denen schreibst, dass es um sowas geht, glaube ich, reagieren die relativ schnell, weil da könnten sie richtig Geld verlieren in Amerika, wenn sie da nicht reagieren. Es gibt ja viele Möglichkeiten. Meldungen in einen solchen Prozess gehen, dort hineinzunehmen. Und es geht bei den hohen Bußgeldern und insgesamt bei den Bußgeldern nicht darum, hat man sich jetzt bei einem Post gegenseitig geirrt. Also waren die der Meinung, nein, wir ja. Und dann haben wir Glück, das Gericht sagt auch, ja, da hat, das war strafrechtswidrig, das musst du bezahlen. Sondern es geht um die Verweigerung des Mechanismus. Transparenz und Abarbeiten solcher Hinweise, also Notice und Takedown. Dann kann es in der Tat, wenn es eine systematische, beharrliche Verweigerung gibt, dann sind die Bußgelder auch empfindlich, um eine solche große Firma zu treffen. Ja, das ist genau das, was die Leute sagen. Es wird willkürlich irgendwie rumgelöscht werden, und zwar so viel wie möglich irgendwie, oder auf jeden Fall irgendwas, damit man diese Vorgabe einhält, damit man keine Bußgelder bezahlen muss oder die Netzwerke das nicht bezahlen müssen. Und fertig. Es ist halt einfach wirklich so, als hätten die Leute nichts aus der Demokratie heraus gelernt. Und dann machen sie ihren Report, wo sie dann irgendwie sagen, so, ja, hier, wir haben gelöscht, wir haben was eingerichtet, die Leute haben sich beschwert und wir haben gelöscht. So. Und dann sagen wir, ja, prima, Gesetz erfüllt. Ja, weißt du, das Ding ist halt wirklich, es geht hier um Kompetenz, ja. Und Kompetenz, wenn es um falsche Meinungen geht und illegale Informationen und rechtswidrige Aussagen, ja, ist halt einfach so eine Sache von, du kannst zwar schon sehen, dass es rechtswidrig ist, ja, aber es ist wiederum rechtswidrig von deiner Seite aus, das dann entfernen zu lassen. Ich meine, das ist doch die Sache. Ja, so, Mann, das ist einfach so frustrierend, ja. Das Volk hat das nicht zu entscheiden. Schnelle Nachfrage noch. Sie haben gesagt, es gibt im Moment kein Overblocking, sondern Underblocking. Woher wissen Sie das? Ja gut, weil ich habe Ihnen jetzt allein unser Beispiel genannt, wo wir zusammengearbeitet haben, wo unsere Expertinnen und Experten, die wir beauftragt hatten, aus dieser riesigen Menge wirklich offensichtlich strafrechtsrelevante Taten genommen haben. Lassen Sie mich das präzisieren. Und wo dann eben 1% oder 39% davon nur gelöscht wurden, an Stellen, wo Ihnen jeder Richter so sagen würde, selbstverständlich, offensichtlich strafrechtlich. Haben Sie einen Mechanismus, mit dem Sie feststellen können, dass Äußerungen, die tatsächlich von der Meinungsfreiheit gedeckt werden, nicht gelöscht werden? Wir wollen eine Transparenz dieser Unternehmen. Sie müssen sagen, mit welchen Mechanismen sie arbeiten, wie sie arbeiten, welche Leute sie beschäftigen, wie sie ausgebildet sind. Und ich glaube, dass zu einem solchen Compliance-Mechanismus... Was ist das für ein Rotz, Alter? Man kann die ganze Zeit fragen, man kann Medien fragen, man kann Politiker fragen, man kann Kahane fragen, alle kann man fragen. Man kriegt von nirgendwo eine Auskunft. Man kann sich stundenlang damit beschäftigen, um irgendwie auf den Trichter zu kommen. Wer von euch für die Zensur verantwortlich ist. Und man weiß es nicht, wenn man sich drum bemüht, die Informationen zu finden. Genau. Und jetzt kommt er an, ja, man braucht ja hier, tralala. Ohne Spaß, Alter. Ja. Intransparent, da geht's nicht. Genau, vor allen Dingen, das ist alles so offensichtlich, dass dir jeder Richter sagt, ja, das ist offensichtlich, aber die Leute müssen alle geschult werden und wir müssen genau wissen, wie werden die geschult und so weiter und so fort. Vor allen Dingen, was machst du dann mit den Leuten? Das ist so. Diese ganze Hate Speech-Debatte ist eigentlich ein Bild von MC Escher oder ein Ausschnitt aus dem Asterix-Film, Passierschein A38. Wir werden nie eine Definition kriegen, wir werden nie irgendwie klare Linien kriegen, aber wir werden ein Gesetz kriegen. Und dann kann Heiko sich wieder eine Kerbe machen. Behauptung, dass das alles die Gesellschaft furchtbar macht und dass wir jetzt dagegen was tun und dass dann alles gut wird. Und wenn irgendwas schlecht daran gelaufen ist, dann ist es die Schuld der anderen. Ja. Der Rechtspopulisten und von Putin und dem Kreml. Ja, die haben uns hinterher gezwungen, dass wir dieses furchtbare Gesetz gemacht haben, was alles eingeschränkt hat. Wir brauchen auch den Euromaidan, dann wird alles besser. Vor allem haben doch einfach schon Journalisten und so Leute, dass sie natürlich die sagen müssen, wie sie verhindern, dass sie darüber hinaus reagieren. Aber heute ist das so, dass diese sozialen Netzwerke ja keine Must-Carry-Verpflichtung haben. Das heißt, sie können ja nicht verlangen, dass sie Inhalte haben. Das ist ja das, was viele von uns erleben, dass bestimmte Dinge, die für die relevant sind, dass sie nicht betreiben, zum Beispiel auf ihren Netzwerken nicht stattfinden. Das heißt, wir können natürlich nicht durchsetzen, dass bestimmte Inhalte hinauslaufen. Wir erleben das jetzt mit dem Versuch, im Bereich von Facebook Live zu arbeiten. Aber wir wollen messen und wir wollen Transparenz über die Verfahren haben. Und dann werden wir auch sehen, ob tatsächlich ein Pendelumschwung zu weit geht, ob man in den Bereich von Overblocking hineingeht. Aber das ist ein bisschen wie eine Selbstkastration. Das Unternehmen würde sich damit die Möglichkeit, Geld zu verdienen, auch sehr weit rausgehen. Und das ist wesentlich höher. Deswegen habt ihr ja auch eure schönen Bußgelder angesetzt, damit es halt eben die Incentive da ist, dass sie overblocken. Und was ist das für eine Ausdrucksweise für einen Politiker? Also die labern hier von Kompetenzen, ja, von Verbesserungen des Klimas zwischen Menschen, ja, und vergessen dann voll und ganz, dass so Sachen wie Kritikfähigkeit eine Hauptkompetenz ist, die halt einen Menschen von einem Kind unterscheidet, einen Menschen von einem Kind, einen Erwachsenen von einem Kind unterscheidet, ja. Und wenn man das dann wegnimmt, indem man einfach sagt, ja, irgendwelche Weisen, da gehen wir so durch und lassen Sachen löschen, ja, dann geht das alles nach hinten los. Dann verliert man halt da an Kritikfähigkeit, weil du dich nämlich nie Kritik stellst, ja, egal wie dumm sie ist. In den Beträgen als ein mögliches Bußgeld, das ja nicht im Tagesrhythmus käme, sondern nach einer längeren Zeit ein einmaliges Bußgeld für die beharrliche Verweigerung dieser Mechanismen. Jetzt gab es erste Fragen. Eine hier vorne gleich in der zweiten Reihe, in der Mitte. Da geht es schon los. Und dann gibt es eine weiter hinten, links außen von mir aus gesehen. Bitte. Vielen Dank. Mein Name ist Marion Appel und ich habe eine Frage an Frau Harms. Das, was Sie gesagt haben, dass man kritischen Journalismus fördern müsste und die Beispiele, die Sie dann genannt haben, die klangen für mich so, als gäbe es diesen kritischen Journalismus in Deutschland nicht. Und das deckt sich überhaupt nicht mit meiner Wahrnehmung. Also ich habe, wenn ich öffentlich-rechtlichen Rundfunk höre oder öffentlich-rechtliches Fernsehen sehe, nicht den Eindruck, dass die sich keine eigenen Korrespondenten vor Ort mehr leisten. Und deswegen verstehe ich Ihren Einwand dahingehend überhaupt nicht. Also ich verstehe, dass Sie die russischen Trollfabriken kritisch sehen und ich sehe das auch, aber ich sehe nicht, dass das irgendwie in Deutschland ein Versäumnis ist, dem nichts entgegenzusetzen. Ja, da haben wir es ja. Das ist der unabhängige Journalismus, ARD und ZDF. Ich hätte danach noch eine Frage an Herrn Kälber. Das, was jetzt in dem Gesetzentwurf angesprochen ist, klingt für mich alles so sehr unkonkret. Also wie sollen die sozialen Netzwerke das nachweisen? In welcher Frist soll das nachgewiesen werden? Und wurde bei dem Gesetzentwurf auch mitgedacht, kritische Äußerungen, die jetzt aus der Justiz kommen, dass man damit komplett überfordert sein wird vom Justizapparat her? Oder wird das jetzt wieder als Länderkompetenz hingestellt nach dem Motto, da sind wir nicht für zuständig? Reform des Sexualstrafrechts. Da hätten sie genau den gleichen Kram auch zu sagen können, hat der Fischer ja auch gemeint. Dass das alles so gemacht wird und dann sagt man so, ja hier, die Politik hat was getan und dann sollen die dummen Richter und so doch damit klarkommen, das irgendwie in Rechtspraxis umzusetzen. Gut, erst Frau Harms, dann Herr Kälber. Also ich würde sagen, dass in den meisten Ländern unserer Nachbarschaft in Osteuropa, also insbesondere in den Ländern, die zwischen uns und Russland liegen, dass es da sehr wenig Korrespondententätigkeit gibt und dass das zum Beispiel auch am Anfang des Krieges in der Ukraine eine große Rolle gespielt hat. Ich erinnere mich an Journalisten, die ich kenne, die sozusagen über Nacht, bis dahin hatten sie von Warschau aus oder einige von Moskau aus über die Ukraine berichtet, dass sie sozusagen über Nacht zu Kriegsberichterstattern geworden sind, eine völlig neue Herausforderung. Und dass die bis heute da überbesetzt wären, kann ich nicht sagen. Also ich glaube, dass es da tatsächlich ein Defizit gibt, aber ich glaube auch nicht, dass das die deutsche Berichterstattung die schlechteste Berichterstattung gewesen ist. Was ich bis heute beobachte, ist, dass... Was hat das mit der verfickten Frage zu tun? Ich meine... Ich wäre dafür, wir gucken uns alle zusammen den Stream nochmal an und machen ein Trinkspiel draus. Wenn Sie Osteuropa oder irgendein Land in Osteuropa oder eine Stadt in Osteuropa erwähnt, muss man einen kurzen trinken. Danach sind wir leider alle tot. Die Frage war ja, sie drückt den Leuten einfach ihr scheiß Thema rein. Die Frage war ja auch dämlich und sie hat ja auch die falsche Person auch eigentlich gefragt. Weil sie hat ja dazu eigentlich überhaupt nichts zu sagen. Sie kann ja nur sagen, so ja, hier, und deswegen spielt sie auch gerade ihr Programm nochmal wieder ab. Das Narrativ, das die russische Propaganda setzen wollte, das ist das eine wichtige Schlüsselnarrativ, dass es in Kiew einen rechten Umsturz gegeben hat, dass sich das sehr stark hält, dass die Ukraine ein gespaltenes Land ist, in dem russischsprachige Menschen unterdrückt werden. Auch das ist etwas, was sich nachhaltig hält und was in den Bereich der gefälschten Berichterstattung gehört. Also es gibt einfach ein großes, zum Teil auch wirklich durch... Alter. Kann man die wegspulen oder so? Das ist ja eh noch so viel. Unkenntnis. Es gibt ein großes Einfalltor für Möglichkeiten von Leuten, von Nutzern, um dann auch neue Lösungen zu finden. Herr Kelber, noch mal kurz zurück. Ja, also ich glaube, wir sind sehr konkret. Es fängt an von den Fristen für die Löschungen, den offensichtlich rechtswidrigen, was übrigens ein Begriff ist, der durchaus in der Rechtsprechung üblich ist, innerhalb von 24 Stunden. Bei den sonstigen soll es innerhalb von 7 Tagen passieren. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist der Transparenzbericht... Offensichtlich rechtswidrigen sofort und welche anderen in 7 Tagen? Welche anderen? Es gibt doch nur die... hat er uns nicht am Anfang erzählt, es geht nur um die offensichtlich recht... Das ist, was ich meine. Der Typ, der redet halt irgendwas, aber ich glaube nicht, dass er selber dabei aufpasst, was er überhaupt von sich gibt. Weil, weißt du, du solltest zumindest innerhalb von einem Panel logisch konkurrent deine Geschichte erzählen können und dich nicht noch innerhalb von Subsätzen verhaspeln mit dem, was du erzählst. Die versuchen da halt wieder Sachen zusammenzupuzzeln, halt wie das, was er vorhin meinte, dass man ja schon die Pflicht hätte, halt gewisse Sachen nicht zu ignorieren. Aber wie ich da zu dem Punkt halt schon gesagt habe, das lässt sich halt nicht übertragen. Also du kannst halt nicht irgendwie sagen, dass wenn ich jetzt was sehe und was irgendwie passiert, Zeuge von irgendwas werde, dass ich dann in einem gewissen Rahmen halt verpflichtet bin, irgendwie mich damit einzubringen und nicht einfach sagen kann, so, ja, es geht mich nichts an, ist halt, das ist halt nicht auf die Meinungsfreiheit zu übertragen. Das funktioniert halt einfach nicht. Und deswegen kann das noch so oft so sein, dass das Strafgesetz das irgendwie kennt in irgendwelchen Zusammenhängen. Das ist in diesem Punkt nicht gültig. Ne? Also ich hab ja auch nicht die Verpflichtung, irgendwie meine Freunde davon abzuhalten, irgendwie sich mit dummen Menschen abzugeben oder so, die dann vielleicht auf die schiefe Bahn bringen oder irgendwas. Das kann auch passieren. Und vielleicht sehe ich das auch kommen. Aber da habe ich mich nicht mit drum zu kümmern. Also es gibt keinen gesetzlichen Anspruch dafür, dass ich das zu verhindern habe, dass meine Freunde sich mit dummen Leuten irgendwie anfreunden. Oder meine Schwester oder sonst wer. Ja, schon. Also ich mag die Republika, weil das so eine Kopfschmerz-Sache so. Die kannst du angucken, entweder trinkst Bier dabei, um deine Laune zu behalten, oder bekommst Kopfschmerzen von all der dünnen Grütze, die da erzählt wird. Das ist auch bei fast jedem Panel dasselbe. Irgendwas mit Buzzwords, Leute, die das Thema nicht verstanden haben, aber sich einbilden, davon irgendwie schwätzen zu können, worum es geht. Leute, die da so wirklich an rechtswidrige Informationen glauben und dass das gelöscht werden soll, ne, die sind schon mal nicht dafür kompetent genug. Die sind nicht qualifiziert, weil nämlich die Leute, die qualifiziert sind, niemals so einen Stuss von sich geben würden. Klar ist es scheiße, aber wenn man da was macht, wo hört man denn da auf? Ja, wo soll man denn da aufhören? Sollen wir irgendwie eine Obergrenze, aber nicht für Flüchtlinge, sondern für Falschnachrichten und Hate Speech haben? So, ihr Hasskontingent wurde in diesem Monat schon erreicht hier. Also, einmal im Quartal zu erbringen. Und wir werden natürlich den ganzen Bereich der Bußgeldbewährung auch nochmal mit Bußgeldleitlinien, ist relativ üblich für Gesetze, nochmal ergänzen, also wo es ausführlicher nochmal dargestellt wird, wie das Ganze stattfinden soll. Ich gebe Ihnen recht, dass schon heute unser Rechtssystem mit bestimmten Elementen aus der digitalen Transformation überlastet ist, damit nicht umgehen kann. Da gibt es viele Ideen, wie man damit arbeiten kann. Ich glaube übrigens, wir brauchen auch 24/7 Staatsanwaltschaften und Gerichte, um mit bestimmten Dingen umzugehen. Aber unser Vorschlag führt ja gerade dazu, dass die Gerichte und Staatsanwaltschaften nicht besonders. Sicher, wir brauchen Standgerichte wahrscheinlich, um das alles sofort zu entscheiden, oder was? Also das ist ja auch das Ding. Also in London haben sie das ja auch gemacht, dass sie überall Kameras hingehängt haben in jedem Winkel. Und da lässt sich auch nicht alles mit verhindern. Weil im Endeffekt hast du dann gar nicht so viel paar Augen, die sich die ganzen Kameras alle gleichzeitig angucken können. Und genau das gleiche Ding. Das organisieren, dass dann auch jemand kommt, um dir zu helfen. Also ich hätte gern, dass dann Polizist steht, bevor ich jetzt Matsch bin. Ja, weißt genau. So. Jeder kriegt seinen eigenen Polizisten. Ja, ich finde es gut. Und dann wechselt man sich ab, so. Ja, den einen Tag in geraden Jahren bist du dran, in ungeraden Jahren dann der andere. Ja, und in Schaltjahren musst du Genderbeauftragte sein. Dann Polizei. Wie soll das dann, sein? So, ich meine, es gibt ja im Gericht normalerweise diese 20 Leute oder wie viele das sind? Das sind dann die Geschworenen, ne? Nee, in Deutschland nicht. In Deutschland nicht. Nee. Ah ja, cool, wow. In Deutschland gibt es Schöffen und das sind 3. Ja, okay, Schöffen, dann halt Schöffen, ja. Werden die da auch irgendwie besetzt? Und ich meine, der Richter hat ja da auch. Das ist ein Ehrenamt. Da kannst du dich für melden und dann bist du auf 5 Jahre, glaube ich. Da musst du dich nicht nur für melden. Da kannst du zufällig ausgewählt werden, wenn du gemeldet bist. Die schicken dir einen Brief und sagen, sie sind jetzt Schöffe. Aber es gibt natürlich grundlegende Unterschiede zwischen Schöffen und einer Jury in Amerika. Also nur nochmal, bevor wir gleich wieder böse Kommentare über unsere Rechtssicherheit kriegen. Zum Beispiel, dass in Amerika legen ja die Jury quasi fest, ob die Leute schuldig sind oder nicht. Und in Deutschland läuft das alles zusammen, also mit dem Richter zusammen. Also der Schöffe ist nur dazu da, um mit dem Richter praktisch dem Richter die Perspektive eines rechtlich nicht vorgebildeten Bürgers zu geben. Ja, okay, aber Seine Sache einfließen lassen kann, aber keinesfalls muss, weil das halt nun mal auch halt normale Leute sind. Und wenn da halt einer sitzt, der sagt, oh ja, den würde ich auf jeden Fall verurteilen, die Nase gefällt mir nicht. Das ist halt wirklich alles so schwach. Ignoriert das der Richter halt. Weißt du, weil ich nehme mich schon, mich halt frag, ja, es wird ja irgendwie diese Beauftragte da geben, die da sitzt und Sachen auswerten soll, ne? Ich denke mir so, wenn das wirklich so ausgesucht wird, wie das Leute gemacht haben in so einem Paper, das ich da, zu dem ich mal geschrieben habe, wo man gesagt hat, hier für Hate Speech Analyse, ja, nehmen wir mal Leute, die sich mit Hate Speech auskennen, und dann sind das halt einfach mal irgendwie so ideologische Feministen und Social Justice Warrior und so, und lassen die einfach mal drüber schauen und entscheiden uns dann nach dem, was sie dann sagen. Stell dir einfach vor, da kommt halt jemand solches hin oder mit irgendeiner Ideologie, ja, und fängt dann an, selbst mitzuentscheiden, was er will und was er nicht will. Das ist so krank, Alter. Niemand darf so viel Macht haben. ...belastet werden, weil wir sagen, ihr müsst erstmal eurer eigenen Verpflichtung nachkommen. Also ihr Netzwerke müsst offensichtlich rechtswidrige Dinge selber herausnehmen. Wir prüfen mit dem gerichtlichen Vorentscheidungsverfahren vor einem Bußgeld, dann nur, wenn es strittig geworden ist, also wenn scheinbar strafbare Dinge nicht gelöscht wurden, und die Gerichte müssen noch einmal entscheiden, wenn ihr gegen einen solchen Bußgeldbescheid dann Widerspruch einlegt. Nur der Teil wird ja dann noch geklärt und nicht mehr alles, nicht tausende Meldungen pro Tag an der Stelle. Derzeit ist damit leider übrigens auch nur ein Land belastet. Ja, die werden alle nicht geklärt, genau. Die werden dann einfach gelöscht. Wir haben ja vorgeschlagen, dass das Bundesamt für Justiz die Bußgeldbescheide ausspricht. Dementsprechend ist als erste Instanz das Amtsgericht Bonn und damit Nordrhein-Westfalen diejenigen, die dann die Kapazitäten zur Verfügung stellen müssen. Sie sind aber ein Bruchteil davon, von dem Vorschlag, den wir ja teilweise als Alternative bekommen, ganz rausnehmen von den Netzwerken. Die sollen also nur Geld verdienen dürfen damit. Und die Staatsanwälte und Gerichte müssen so hoch skaliert werden, dass sie jederzeit innerhalb von wenigen Stunden alle möglichen Beschwerden abarbeiten können. Das halte ich schlicht gesagt für etwas naiv. Gut, wir haben noch 15 Minuten und im Sinne von möglichst vielen Fragen und Antworten würde ich Sie bitten, die Fragen kurz zu halten, aber auch die Antworten kurz zu halten, und wir machen weiter auf der von mir aus gesehen linken Seite. Und dann haben wir hier drüben aber rechts auch in der ersten Reihe schon eine Meldung und hier in der Mitte, nur für diejenigen mit dem Saalmikro. Bitte. Guten Tag, Ben Hugo ist mein Name. Ich hätte eine Frage an Frau Harms, und zwar haben Sie Stichwort Euronews so ein bisschen angeschnitten. Das ist ja letztlich da sowas in der Art von einen öffentlich-rechtlichen Medien Europas gibt. Jetzt ist es so, dass wirklich fast keine Euronews kennt, und ganz subjektiv die Medienpräsenz von Europa, wenn man auf die sozialen Medien, um die es die ganze Zeit geht, sich anguckt, ist wirklich, lässt zu wünschen übrig. Ja, ich skipp das mal. Äußerst unübersichtlich, und man kann wirklich sehr... Das ist dumm. Ich keine Ahnung, Euronews. Weise hat es seine Wirkung, aber nicht hier, würde ich. Abonniert meinen Minecraft-Kanal. Auch mit der deutschen Welle. Und es ist dann russische Propaganda, sondern das ist eher... Hört auf mit russische Propaganda sagen. Meine Fresse, es gibt größere Sorgen. Sie haben recht. Und die Frage ist ein bisschen... der Antonio Amadeo Stiftung oder so. Eine Antwort auf die russische Propaganda, sondern das ist eher eine Antwort darauf, dass wir finden, dass dieses mit der Gleichzeitigkeit in der europäischen Öffentlichkeit, dass das immer noch eine Herausforderung ist und dass man das besser machen kann, als das bisher gemacht wurde. Danke. Ich finde es bemerkenswert, dass wir zwei Themen komplett aneinander vorbei diskutieren. Ja. Meine Frage geht an Herrn Kälber. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals einen so breiten Widerstand gegen ein Gesetz gesehen habe. Das fängt an vom Bitkom, es geht über den CCC, die Antonio Amadeo Stiftung oder so, sag ich es immer falsch rum, bis hin zu diversen juristischen Organisationen. Die Liste ist sehr, sehr lang. Warum haben die alle Unrecht und Sie haben Recht? Und die Frage ist ein bisschen Platz. Ich hatte auch das Bündnis, das Sie gerade genannt haben, das Allianz für Meinungsfreiheit, haben sich ja selber Zettel gegeben, auch letzten Freitag natürlich nochmal eingeladen. Wir sind sehr oft im Gespräch. Allianz für Meinungsfreiheit mit der Amadeo-Antonio-Stiftung, ja, geile Nummer. Ja, das ich weiß nicht, wie immer, dass man zur gleichen Meinung kommen kann. Das ist wie wenn McDonald's mir jetzt spezielle Diätempfehlungen gibt. Ja. So brauche ich von dem Unternehmen nichts. Tut mir leid, die haben ihr eigenes Produkt, aber AA-Stiftung ist einfach... Mein Name ist Fritzel, darf ich in den Keller wohnen? So ungefähr ist es. Ja. Ich habe Ihnen versucht darzustellen, warum wir so agieren. Und Sie wissen natürlich, warum die Institutionen, die Verbände, die Sie angesprochen haben, welche anderen Ängste die verbinden. Also die machen ja Gott sei Dank nicht so Vorwürfe wie Zensur, sondern die sagen eher Overblocking. Ja, dann sagt man, die Ahnung haben, sprechen eben nicht von Zensur, sondern von der Gefahr von Overblocking. An der Stelle aber auch aus dem Bereich, den Sie genannt haben. Also aus den. Ja, die reden von Overblocking, weil kein Mensch versteht, was das bedeuten soll. Ja, weil sie da halt nur einen schönen, da bauen sie wieder, das ist Orwell in Reinform, sie bauen immer einen Sachverhalt herum. Halt, Moment. Mal kurz ruhig. Bei mir roboterst du gerade. Ist das bei euch auch so oder ist das nur bei mir? Ja, bei mir auch. Ja. Ich hab nichts gemacht. Ich schalte mich als Bild. Sag mal, das ist so Robot-Shaming, okay? Also, ja, vielleicht gehst du mal kurz raus zum Hangout wieder rein oder so. Ja, genau, geh raus. Raus mit dir. In zivilgesellschaftlichen Organisationen der digitalen Welt gibt es durchaus auch einige, die unseren Vorschlag unterstützen. Ja. Ja, nenn bitte einen. Ja. Da gibt es durchaus einige. Ich will nicht mal mehr drei, ich will nur einen. Eine Nennung, das würde mir schon reichen. Ja, vor allen Dingen, ich finde das auch lustig, dass sie das gar nicht mal sagen, dass diese Amadeo-Antonio-Stiftung ja die ganze Zeit involviert war bei dem ganzen Kram. Weil ja, ich kann mir das auch ehrlich gesagt nicht erklären, warum sie jetzt da plötzlich dagegen sind. Höchstens halt, weil sie sich damit ja wortwörtlich halt dann überflüssig machen in der Sphäre. Da können sie sich da nicht mehr beschweren. Das macht von der AA-Stiftung auch keinen Sinn. Müssen Sie ja natürlich selber nehmen. Ich hatte heute Morgen, gab es eine andere Runde, wo wir mit Digital Courage auch gesprochen haben, wo wir mit jemandem Peter Schaar gesprochen haben und die haben sich nicht exakt hinter die Vorschläge von dem, was uns zum Beispiel Herr Tripp vorgeschlagen hat und ähnliches. Von der digitalen Gesellschaft muss man dazu sagen. Gehen Sie in die einzelnen Parteien mal rein, weil Sie hatten ja auch erwähnt, dass deren Netzorganisationen, wissen Sie, wenn ich mich mit meinem Koalitionspartner unterhalte und ich habe von dem drei Positionen von dürft ihr alles nicht machen, macht einen runden Tisch, frage ich mich, was haben wir eigentlich die letzten zwei Jahre gemacht, außer Gespräche zu führen über wir unterstützen das bis hin... Ja, das waren Hassgespräche, die ihr geführt habt. Die müssen gelöscht werden. So, ihr müsst noch was ganz anderes machen mit Verbot von dem, Verpflichtung zur Gegendarstellung, ähnlich, wo wir sagen, Entschuldigung, Finger weg. Wir unterhalten uns nur über die Durchsetzung bestehenden Rechts und nicht über die Schaffung neuen Rechts. Und die Alternativen, die mir bisher vorgelegt wurden, die machen mich... Dann ist ja auch alles okay, ne? Weil wir vorhin schon gesagt haben, das bestehende Recht ist ja perfekt. Ich bin am meisten skeptischer. Ein Vorschlag ist, lasst uns jetzt mal einen runden Tisch machen. Finde ich nicht überzeugend. Der zweite ist, lasst uns überhaupt kein Recht mehr auf Löschung, wobei das schwierig ist, wir können denen nämlich gar nicht untersagen zu löschen. Wir können denen sie allerhöchstens verpflichten, bestimmte Dinge zu löschen, die strafbar sind. Und dann soll das alles die Justiz machen. Jetzt sagen Sie mir mal, wie ich eine Justiz aufbauen soll, die so skalierbar ist, dass sie 24/7, egal was gerade los ist, in der Lage ist, kurzfristig zu entscheiden. Ja, wie viele Hunderte oder Tausende von Richter sollen denn ein einzelnes Amtsgericht dafür einstellen? Sie können es doch jederzeit locker auskontern, indem Sie die Zahl der Beschwerden oder die Zahl der Inhalte nach oben fahren. Darauf haben Sie überhaupt keinen Einfluss als Justiz, als Betreiber der Plattform schon. Und ich sage, wer Milliarden verdient mit dem Transportieren von Nachrichten, der hat auch eine Verpflichtung, offenkundig strafbare Inhalte nicht zu transportieren. Und man muss sich nicht darüber unterhalten, dass zum Beispiel der Aufruf zu einem Mord nicht erst zu einem Richter gegeben werden muss, der dann entscheiden muss mit Urteilsbegründung und, dass das jetzt aber ein strafbarer Inhalt ist und dann eine Anweisung geben, das bitte zu löschen. Dann braucht man nochmal eine Behörde, die nachprüft, ob... GEMA geht. Reicht schon aus. Bei Mord, also, wenn ich mir überlege, halt, Moment, wenn ich mir überlege, was da alleine schon alles irgendwie aufgebauscht wurde, als Belästigung, die die ganzen Leute vertreibt und weiß ja gar nicht was, wenn ich mir überlege, dass das alles reicht, so als Standard, oder das Ding, was wir uns am letzten Sonntag angeguckt haben hier, mit den Weibern, mit ihr, wir fühlen uns unsicher, also ladet diesen Menschen aus und diesen ganzen Kram. Es sind Crybullies, die dann da die Macht haben. Die Leute, die sich am meisten aufregen, denen geben wir dann das Werkzeug, den Hebel, um ihre Aufregerei dann da durchzusetzen. Ja, natürlich. Ich meine, so ein Karren, der kann auch nur so schnell fahren, wie das langsamste zieht hier. Ich meine, komm. Ja, wenn wir das Internet jetzt runtertrimmen auf die Leute, die sich schon eh von allem beleidigen lassen und dann schauen, wer sich am meisten beleidigen lässt, dann kommen wir da einfach in einer Dystopie an. Ja, das ist einfach so unmöglich, Mann. Nein. Wenn das Gesetz durchkommt, dann werde ich mir sein Facebook-Feed angucken und schauen, ob man melden kann. Weißt du, so, es ist ja kein, es ist ein Privileg, Internet zu haben, okay? Das ist kein Recht, okay? Du hast kein Recht auf Internet. Ja, und das ist auch gut so, denn das bedeutet einfach, dass du es nicht zum Leben brauchst. Du kannst es auch nicht haben und trotzdem normal sein, okay? Wenn du Internet haben möchtest, dann gibt es da schon Regeln, nach denen du zu spielen hast. Und ich finde das so lustig, wie er das Argument mit den Regeln so bringt, wie es ihm passt, ja? Denn man könnte genauso gut hingehen und sagen, ja, dass diese ungeschriebenen Regeln des Internets, ja, oder eigentlich buchstäblich schon die geschriebenen Regeln des Internets, so wie Rule 34 zum Beispiel, ja, es gibt ja ganz viele davon, ne, es eben dafür gibt, damit Leute nicht so einen Bullshit anfangen. Ich meine, komm, so schlimm. Dann die Anweisung auch ausgeführt wurde, ich halte das nicht für eine Alternative. Ich habe eine Nachfrage, Herr Kelber. Wir haben hier noch die Frage in der Mitte, das habe ich gesehen. Sie kommen auch noch dran, aber ich habe jetzt ganz konkret eine Nachfrage nach dem, was Sie gerade ausgeführt haben. Eine Kritik an dem Gesetzentwurf ist im Moment auch die, dass Sie damit im Zweifelsfalle das Löschen dieser Nachrichten erreichen. Sie werden aber nicht erreichen, dass diejenigen verfolgt werden, die diese Nachrichten ins Netz stellen, weil sie weder darauf verpflichten, dass diejenigen, die das tun, dass es eine Auskunftspflicht gibt gegenüber den Strafverfolgungsbehörden darüber, wer das denn tatsächlich gewesen ist. Und Sie haben gerade gesagt, Sie haben große Schwierigkeiten, sich eine Justiz vorzustellen, die alles das verfolgt, wenn Sie jetzt erstmal nur übers Löschen reden. Ich weiß, dass das was anderes ist, aber Sie verstehen ja, worauf ich hinaus will. Auch diese potenziellen Straftäter zu verfolgen, ist ein erheblicher Aufwand. Und die Kritik lautet, dass Sie in dem Gesetz, wie damals in dem Zugangserschwerungsgesetz, im Grunde genommen darauf drängen, dass die strafbaren Falschnachrichten und Hassrede, dass die aus dem Netz verschwinden, aber nicht diejenigen zur Verantwortung gezogen werden, die sie dort hineinstellen und so natürlich auch auf Dauer nicht dagegen vorgehen können. Nein, wenn Sie das eine tun, unterlassen Sie doch das andere nicht. Und es gibt Dinge, die gehören gelöscht, wo man sich am Ende sogar fragt, ob ich jetzt diese einzelne Person jetzt auch nochmal strafrechtlich verfolge. Ich hatte vor kurzem ein eigenes Beispiel, das ich gemeldet hatte. Wie üblich bekam ich die Antwort, entspricht den Gemeinschaftsstandards. Da hatte jemand das Video eines gesprengten Hauses genommen und gesagt, das müssen wir endlich mal mit dem Reichstag machen, wenn die alle drin sind. Mit ein bisschen Recherchearbeit habe ich die Telefonnummer des Betroffenen bekommen, habe ihn angerufen und ihn gefragt, warum er sich dann freuen würde, wenn man mich ermordet. Seine Antwort war, nee, es sind gar nicht, also nach ein bisschen Dings, es waren gar nicht die MdBs und Regierungsmitglieder gemeint, gesagt, also sie möchten die Pförtner und Saaldiener in die Luft sprengen. Nein, das auch nicht. Am Ende konnte ich ihn zwingen, dass er sich selber mit einem zweiten Post korrigiert. Ich habe gesagt, nicht löschen, sondern schreiben Sie mal, warum das Blödsinn ist, sowas zu machen. Den hätte ich jetzt niemals einer strafrechtlichen Verfolgung übergeben. Aber das System so etwas, und es eskalierte natürlich unter dem. Es gab welche, die massiv dagegen gesprochen haben, die hat er als hirnlose Präsidentin. Ja, weißt du, er will nicht, dass die Person, die das aus Dummheit macht, dass die jetzt übermäßig Strafen bekommt. Er will das nicht, ja. Ja. Und genau das ist ja vor allen Dingen auch an der Reaktion von dem Typen, kannst du ja auch sehen, dass der, das war halt eben so ein Heini, der irgendwie seinem Ärger Luft machen wollte. Ja, also das ist das, was die Leute nicht verstehen. Es gibt Straßenkommunikation und es gibt ernste Kommunikation und soziale Netzwerke tun auch eher Gefühlszustände widerspiegeln, wie organisierte, detaillierte Pläne. Also, dass der damit jetzt nicht einen scheiß Bundestag in die Luft sprengen wollte, ja, wer hätte es gedacht? Wow! Shitposter sind alle Machiavelli. Das ist jeder bei Facebook muss alle seinen Nachnamen in Machiavelli ändern. Aber wir brauchen ein System, um das zu löschen. Weißt du? Das Ding ist halt wirklich, man darf sowas nicht machen. Man darf sowas einfach nicht machen, weil es nämlich dann die Leute geben wird, die eben ein ganz anderes Gefühl davon haben, wo denn jetzt die Grenze ist. Ja, und eine ganz andere Reaktion dafür haben werden. Und da kommen wir schon auf die autoritäre Linke zu, ja. Die da sagt, hier, das ist weg damit und Nazi-Keule raus, ja. Unmöglich. Weißt du, so, wer nimmt sich denn bitte die Zeit mit Leuten? Martin beschimpft sofort. Also es war auch nicht eine Überreaktion von einer Sekunde, sondern er blieb da einen ganzen Tag in dieser Linie. Und andere, die das noch mal deutlich draufgesteigert haben. Ich habe ja vorhin gesagt, ich möchte schlagkräftiger machen. Aber das würde ich auch nicht miteinander vermischen. Und selbst wenn wir diejenigen verfolgen, die das einstellen, und natürlich müssen die gelöschten Inhalte aufbewahrt werden, um sie in einer Strafverfolgungsbehörde zu geben. Die können übrigens auch aktiv übergeben werden von einem solchen Betreiber eines Netzwerks. Mit den Zustellungsbevollmächtigten haben wir auch bessere Chancen, heranzukommen, wer das war, wenn es anonym war. Ja, sollen die dann auch entscheiden, ob das jetzt ein armer Irrer irgendwie ist, der einfach nur irgendwie frustriert ist oder was? Oder ob das jetzt einer ist, der das ernst meint mit dem Bundestag oder wie? Das soll denn Facebook und vor allem auch. Wie unterscheiden Sie das denn dann? Wer soll da entscheiden, ob was Straftat heißt doch, dass es sowieso eigentlich schon verfolgungswürdig ist? Und dann entscheidet irgendjemand, die Straftat verfolge ich und die Straftat verfolge ich nicht, aber der hat doch überhaupt keine. Also, Münzwurf. Sobald das über einen Behördentisch geht, finde ich, sollte das auch verfolgt werden. Also. Entweder oder. Man kann da, was ist das überhaupt für ein dünnsinniges Gesetz, für das nur dann Facebook irgendwie an den Pranger gestellt werden kann? Das ist offensichtlich. Aber auch, was die Leute, die den Hass verbreiten, das ist uns nicht so wichtig. Hauptsache, wir haben die Klauen irgendwie auf den Kanälen. Ja, Hauptsache ist raus. Na gut, das deckt sich ja mit dem, was er vorhin meinte, wo er dann so ganz vage angedeutet hat, dass das ja alles reale Konsequenzen hätte. Das haben die Wissenschaftler ihm wahrscheinlich gesagt. Haben sie dann so einem Hühnchen den Kopf abgerissen und dann haben sie sich im Bundestag kurz entschuldigt bei den ganzen bei den ganzen Pfarrern, die da irgendwie rumstreifen im Andachtsraum, dass sie so eine Sauerei da machen. Und dann haben sie irgendwie geguckt, ob es zu weit geht. Selbst wenn wir das machen und wenn wir besser strafrechtlich verfolgen, haben wir bei Weitem immer noch nicht alles abgedeckt, was wir gesellschaftspolitisch machen müssen, um diese Art von Hasskriminalität zu reduzieren und zu einer anderen Form von Dialog und Miteinander zu kommen. Also das ist nicht eure Aufgabe. Das ist auch unmöglich, mach dir keine Sorgen. Also, ich meine, du kannst manche Sachen nicht aus dem Kleinhirn rauszüchten. Und dass Leute sich irgendwie miteinander anlegen, sich aufplustern, sich Sachen an den Kopf werfen, das ist so alt wie die Welt und das wird sich ja nie ändern. Ja, es wird auch. Man kann sogar froh sein, dass es im Internet ist und nicht in der Realität. Wenn die Leute in Wut sich miteinander die Sachen um die Ohren werfen, ja, da passiert eher was, wie wenn die Leute über eine Distanz, über ein elektronisches Gerät sich gegenseitig ganz schlimme Wörter an den Kopf werfen. Besonders wenn es analysiert ist. Ich war ja mal bei einem Frankfurt-Spiel vor 2 Jahren oder 3 oder 4, keine Ahnung. Und da habe ich aggressive Stimmung von Leuten gespürt. Ja? Diese Fußballfans, die waren, da konnte ich das Knistern fühlen von der Aggressivität, aber im Internet, da ist doch nichts. Weißt du, Abel, stell dir einfach vor, okay, so, dass du in der Zukunft, ja, deinem Kindle dann zu sagen hast, hier, Vorsicht, Kind, ja, im Internet, ja, wenn du bestimmte Meinungen vertrittst, dann ist das halt nicht gut, ja, dann könnte es halt Nachfolgen haben, ja. So, bestimmte Meinungen darfst du halt nicht äußern. Und das Kind fragt dich dann, ja, aber warum denn nicht, Papa? Ja, was weil sagt wir man keine Feministin im Hause Gonzios sind. Ja, was soll man darauf antworten? Karriere hast du da so vor dir. Wäre doch schade, wenn dir was passiert, die weil Leute, Hassrede irgendwie. Die Leute untereinander können das ja auch regeln. Also ich kann ja entscheiden, wen ich in meinen Freundeskreis lasse, mit wem ich mich irgendwie unterhalten möchte und länger oder kürzer oder wie auch immer. Das ist mal ein gutes Recht, genauso wie das Recht jedes anderen mir gegenüber. Aber die Regierung hat sich doch nicht damit zu beschäftigen, dass ich irgendwie kein dummes Zeug höre von anderen Leuten oder so. Das ist wie Noam Chomsky, der sich da in so einem Prozess, in Frankreich war das, glaube ich, dass da so ein Typ sich geweigert hat, den Holocaust für wahr aufzunehmen, wie ihm das gesagt wurde, ja. So, und Noam Chomsky hat sich dann dahingestellt und gesagt, so, ich beschütze mal das Recht von diesem jungen Mann hier, skeptisch zu sein davon, dass der Holocaust wirklich so passiert ist, das ist sein gutes Recht. Und er hat da wirklich argumentiert und gesagt, dass er nicht findet, dass der Staat ein Vorrecht darauf hat, ja, zu diktieren, was Wahrheit ist und was nicht Wahrheit ist. Ja, selbst wenn er irgendwie mal richtige Sachen sagt und sagt, hier, aber das ist so passiert, ja. Wenn es wirklich so passiert ist, dann braucht es keinen Staat, der einem das dann sagt, okay, es ist die Wahrheit und sie ist immer wahr, egal wer sie ausspricht. Und wenn es falsch ist, dann wird das auch der Staat nicht besser machen. Ja, ich meine, das ist ja das, ja. Ach. Ja. Da wird es auch darüber hinaus noch eine Menge Initiativen geben müssen. Eine ist zum Beispiel, dass wir die Gelder in den ganzen Bereich politische Bildung massiv nach oben gefahren haben, Programme im Wert von 100 Millionen Euro machen in 2000. Politische Bildung ist vollkommener Bullshit, vor allen Dingen in Deutschland, vor allen Dingen mit AA-Stiftung als Bildungsträger von der Bundeszentrale für politische Bildung. Und wenn man sich allein überlegt, was sie zum Sexualstrafrecht gemacht haben, wo das nur hochgejubelt wurde, wo nur die ganzen Talking Points da verbreitet wurden, da war überhaupt nichts. Wenn man sich überlegt, dass sie diese Bücher hier von diesem Kimmel oder wie der da heißt, verbreiten, hier diesen Feministen, der auch bei einem Red Pill-Film vorkommt und nichts von der anderen Seite, nur das eine. 2017. Wir haben noch eine Frage ganz hinten in der Halle. Ach so, Entschuldigung, hier der... In das der, aber früher. Deswegen würde ich sagen... Okay, aber dann bitte ich darum, dass wir die beiden Fragen zusammenziehen, denn die Meldung hier vorne war schon sehr früh. So. Okay, hallo. Ja, hallo. Also es geht darum, ich bin Michael, ich habe den Gesetzentwurf mir schon angeschaut und ich lese hier eine ganz interessante Stelle, und zwar, dass die betroffenen Firmen einen entfernten Inhalt zu Beweiszwecken 10 Wochen sichern müssen. Erstmal die geschlossene Frage, ist das korrekt, ja oder nein? Aus meiner Erinnerung ja. Okay. Ja. Im Gegensatz zu Ihnen habe ich den Text jetzt nicht vorliegen. Okay. Dabei verweisen Sie auf das Pflicht zur Vorratsdatenspeicherung. Meine Frage ist jetzt, wie können Sie sich darauf beziehen, weil das Pflicht zur Vorratsdatenspeicherung ist ja quasi meine Verbindungs- und Standortinformation. Und hier geht es ja um Kommunikationsinhalte. Jetzt, Sie hätten gesagt, wir sollen beide zusammennehmen. Ja, deswegen habe ich jetzt gewartet. Es ist noch kein Mikro hier vorne, aber dann... Nein, genau. Sie brauchen ja, um das strafrechtlich verfolgen zu können, beides. Sie brauchen den Inhalt, also den Text, das Foto, das Video, oh Gott, Alter, das die Leute, die Republik. Und Sie brauchen so natürlich, wenn jemand... Hey, ja. Ohne Spaß, Alter, die merken, weißt, da sitzt jetzt einer drin und denkt sich so, oh, ich höre seit Jahren von Lisa Kraut, dass die Vorratsdatenspeicherung doof ist. Da vorne sitzt jetzt ein Otto, der mir sagt, ich will Sachen zensieren, ich brauche die Daten dafür. Und ich sitze im Publikum, ich ziehe eins und eins zusammen und mache meine Schlüsse und begreife, dass ich auf einer gekauften Veranstaltung von von Politik, Medien und Aktivisten sind, die alle viel zu eng miteinander im Bett rumkuscheln. Heilige Scheiße, Alter. Jede Person, die kritisch denkt, die sich dahin verirrt, sollte einfach nur in Schande einfach den Ort verlassen. Keine Ahnung, es ist peinlich. Vor allem dahin verirrt und 100 Euro zahlt, wenn man Hartz IV hat. Ja. Um dann so ein Geschwätz sich anzuhören. Ja, also ich bin in meiner Clique seit Jahren gegen Gesetz Nummer X und der ist da vorne, der erzählt mir jetzt, ja, X und Y, kommt beides, haha. Weißt du? Tja, aber sich an das Gesetz halten ist doch gut. Das ist doch inhärent gut, haben wir doch die ganze Zeit gelernt. Können Sie nicht das nochmal überdenken, bitte, bitte, bitte, bitte? Zum Beispiel anonym in einem solchen System war, brauchen Sie natürlich trotzdem die Verbindungsdaten, um nachvollziehen zu können, wer das gewesen sein kann. Und das ist dann der Bezug auf das Mindestspeicherfristengesetz. Bitte. Ja, guten Tag, Johann Kunz. Ich habe auch noch eine kurze Frage an Herrn Kälber. Und zwar, Sie meinten eben, ganz interessant, kleines Detail, dass alle die Netzwerke oder sozialen Netzwerke mit eingeschlossen werden, die die Grenze von 2 Millionen Nutzern überschreiten. Meine Frage ist jetzt, ich finde die Variable Nutzer oder Nutzerzahlen ist recht volatil. Also das kann ja fluktuieren. Und meine Frage ist jetzt, wie kann man überprüfen, wer oder welches soziale Netzwerk wann diese Grenze überschreitet oder unterschreitet? Weil man kann ja heute weniger als 2 Millionen haben und morgen wieder mehr und so weiter und so fort. Und warum die Grenze 2 Millionen? Warum hat man genau diese gewählt? Und wer soll das eben überprüfen? Also das ist natürlich jetzt keine aus Naturgesetzen abgeleitete Zahl, sondern es ist eine politische Zahl. Um vor allem auch zu sagen, es hat eine gewisse Relevanz auf die Meinungsbildung. Wir wollen auch neuen Unternehmen, die entstehen und die vielleicht auch rasante Wachstumspfade haben, nicht zu früh in ein solches System überführen. Ich hatte ja vorhin von den Leitlinien gesprochen, die auch die Bußgelderteilung aussprechen werden. Ich kann mir zum Beispiel auch gut vorstellen, dass wir auch Übergangsfristen hier haben. Wir werden ja auch nicht an dem Tag, wo das Gesetz verabschiedet wird, gilt es schon für alle, sondern die haben eine Zeit, das zu machen. Das gilt natürlich für welche, die 2 Millionen überschreiten, ebenfalls, dass sie nicht in dem Augenblick, wenn sich einer anmeldet, auf einmal alle diese Pflichten erfüllen müssen, sondern dass dann der Mechanismus ausgelöst wird, innerhalb eines bestimmten Zeitraums dieses System aufzubauen. Sie werden am Ende, wenn das strittig ist, wird auch so etwas gerichtlich festgestellt werden müssen nach technischen Maßnahmen, nach Zahlen, die man Investoren benannt hat oder Ähnliches. Es gibt ja mehrere Quellen, mit denen Sie dann evaluieren können, in welcher Größenordnung jemand Nutzerinnen und Nutzer im Inland, es geht immer ums Inland, ne, an der Stelle zur Verfügung hatte. Gerade die Großen, über die wir jetzt gesprochen haben, sind in dem Bereich gegenüber ihren Investoren zum Beispiel sehr redselig. In Ordnung. Es ist 17:45. Wir müssen hier pünktlich aufhören. Ich fand es gut, dass genug Raum für Fragen da war. Sie merken, wir merken alle, da gibt es noch viel Gesprächsbedarf. Vor allen Dingen ist ja aber auch spannend, sollte das Gesetz kommen, und es sieht ja im Moment alles danach aus, haben wir ja einen Fall, an dem wir überprüfen können, wie erfolgreich bzw. effektiv es dann am Ende sein wird, sodass wir vielleicht bei einer anderen Gelegenheit nochmal darüber reden können, ob die EU sich das zum Vorbild nehmen kann und sollte. Vielen Dank für heute, Rebecca Harms und Herr Kälber. Und wir machen uns jetzt noch einen schönen Abend auf der Republika. Sag mal, Chris. Hat der Typ gerade zum Schluss wirklich gesagt, dass wir haben es ja noch nicht versucht, also lass es uns versuchen. Hey, ich habe ja auch selbst noch nie wirklich versucht, mich auf so einen Zaun draufzusetzen, ja. Vielleicht sollte ich das mal versuchen, denn wenn das nicht klappt, dann lerne ich was draus. Ja, also der Witz an der ganzen Sache ist, das wird ja am Freitag, deswegen haben wir das jetzt auch heute in diesem Sonderstream behandelt. Am Freitag kommt das schon dran, hier dieser Gesetzentwurf. Ja, das kam auch erst heute wirklich raus. Da steht zwar 16., ja, aber das Ding wurde beim Deutschen Bundestag erst heute verlinkt. Erst heute eingestellt, bemerkt. Ja. Also da war schon ein Änderungsantrag von den Grünen dabei. Und was vor allen Dingen auch interessant ist, da bin ich jetzt bei deinem Video drüber gestolpert, OPEX, ist die Tatsache, dass sie das also an diesen an diesen Ausschuss geben wollen. Also die wollen das gar nicht im Bundestag überhaupt besprechen, sondern die wollen es einfach an den Justizausschuss da verweisen und da die sollen das dann halt, die Experten quasi, sollen das dann absegnen irgendwie. Genau, ja, aber ich habe nicht wirklich viel reininterpretiert, weil ich nicht weiß, was es ist. Kannst du das nochmal erklären? So, wo ist da der Unterschied? Ja, naja, ein Ausschuss ist halt so ein Gremium vom Bundestag, wo halt nicht alle dabei sind, sondern nur ein paar von den Abgeordneten. Okay. Also auch wie noch hinter verschlosseneren Türen. Ach toll. Ja, also manche von diesen Ausschüssen tagen halt auch öffentlich. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit diesem Ausschuss ist, ob der dann auch öffentlich tagen wird. Na gut, okay, dann gehen wir das mal durch, ne? Ja, ich weiß nicht, ob wir dafür jetzt noch die Zeit haben, aber... Ne, ich empfehle halt euch allen Leuten da mal das Video zu schauen. Das ist im Endeffekt einfach nur der Text vom Bundestag, die Ankündigung, die aktuelle halt, jetzt vom 17. halt. Und am 19. wird ein Livestream sein, um 10.05 Uhr, das ist ganz schön früh so am Morgen, ne? 10.05 Uhr wird ein Livestream sein, wo sie eine Stunde lang darüber reden werden, über eben diesen Gesetzesentwurf hier, und dann wird es weitergeleitet, also könnte man gerne mit reinschalten. Und dann, ja, im Bundestag, ne? Also auf der Seite von bundestag.de, da gibt es ja dann die Übertragung, und wir werden uns sicherlich auch am Sonntag nochmal durchschauen, was sie da alles so irgendwie erzählt haben, oder ob die Nummer vielleicht sogar einfach nur verwiesen wird und die gar keinen Bock haben, sich dazu weiter zu äußern, damit sie hinterher nicht sagen können, wer irgendwie schuld ist oder so. Ja. Ich finde hier am Anfang, finde ich die Stelle ganz lustig, wo sie die Problematik, das ist A, dann haben sie irgendwie B ist Lösung und dann C Alternativen, ja. Und scroll mal hoch ein bisschen. Ja, das ist so eine vorgefertigte, also das sind immer diese Punkte, die da abgehandelt werden. Genau, aber ich finde das wirklich so ironisch, weißt du, das Problem ist zu viel Hass im Netz, Lösung, Drohungen und Erpressung, ja, wenn sie nicht löschen, und Alternativen gibt es keine. Ja, aber das steht in den meisten Gesetzentwürfen steht, dass es keine Alternativen gibt. Weil die erzählen mir doch ständig, dass die Alternative da für Deutschland, dass die auch nicht gut ist, also keine Alternativen. Wir schaffen das, alternativlos. Die Verwaltung, für die Verwaltung kostet das dann 350.000 Euro, meinen die. Ja. Aber es muss natürlich alles nicht stimmen. Da werden hier Stellen geschaffen. Das ist doch schön. Hier werden 3 Millionen rausgehauen. Und das ist ja nur der Anfang. Ja, das ist dann hier der eigentliche Gesetzestext. Denk mal, wenn die SPD nochmal an der Regierung beteiligt wird, dann wird Demokratie leben sich zu einem Fördermoloch aufblähen, um den ganzen sonstigen Kram abzudecken. Joa, nun gut. Ja, hoffen wir mal, dass das nicht durchkommt. Da kommt Abel dann so in diesem Livestream da rein, so, halt, stopp. Nein, das kann ich jetzt nicht glauben. Ja, also ich bin mal gespannt. Ne? Also ich habe leider die Befürchtung, dass das wieder so ein Ding wird, weil ja gerade mit diesem ganzen Fake News-Kram und so, und die ja alle irgendwie auf dieser Linie sind, dass das ja so ein unglaublich großes Problem ist und man da dringend was gegen machen muss. Also ich erwarte, dass unsere Opposition da eigentlich nur wieder sagen wird, ja, es geht uns alles nicht weit genug. Und deswegen das halt so ziemlich ohne Widerspruch durchgehen wird, die ganze Nummer. Das ist zumindest meine Befürchtung. MdB hat einen Twitter-Account und den habe ich genutzt. Und ich weiß, dass Stapelchips seinem MdB aus seinem Wahlkreis eine Mail geschrieben hat und darum gebeten hat, doch dagegen zu stimmen. Das Gleiche habe ich auch getan und das könnt ihr auch machen. Vielleicht gibt es ja doch irgendwo noch einen Politiker mit Arsch in der Hose, der sagt, nee, stimmt, das Gesetz ist offensichtlich verfassungswidrig, es ist offensichtlich europarechtswidrig, das haben mehrere renommierte Rechtsleute bestätigt. Ja. Also es gibt genug Artikel da draußen von Juristen oder über Juristen oder Gespräche mit Juristen. Macht ruhig und sagt den Leuten morgen, Abel hat das ja schon mal gesagt, morgen früh, auf der Arbeit mindestens irgendwie zwei Leuten erzählen, wie scheiße das ist, dass am Freitag einfach ein Gesetz durchgeboxt wird, von dem sie gar nichts wissen und dass ihre Meinungsfreiheit dann doch beeinflussen könnte. Ja, also wahrscheinlich wird es halt am Freitag nicht entschieden, sondern einfach an diesen Ausschuss überwiesen, aber der wird das dann wahrscheinlich einfach abnicken. Ja, ja, die werden halt am Freitag, genau, die werden im Livestream am Freitag, werden die einfach nur nochmal darüber reden, das nochmal durchgehen. Also, ja, ja, das, ich meine, das Ding steht schon so nah vor der Bestätigung, ich glaube nicht, dass... Das ist echt zum Kotzen, Alter. Ich will nicht in der Zukunft leben, die andere Leute für mich vorbereitet haben. Ah! Ich bin mit der hier zufrieden. Wenn du lebst, immer in einer Zukunft, die andere Leute für dich vorbereitet haben, wenn du in einer Zivilisation lebst, du Hirsch. Ja, nee, in Russland bereitest du deine Zukunft vor. Meinst du, ja. Aber ich trotzdem glaub, mal denken, Fjodor Ivanovic, die U-Bahn gebaut, mit der du fährst. Ja, so eine Falschinformation hier. Nee, ich fahre nicht mit der U-Bahn, du kannst mir da nichts sagen, das sind Fake News. Ich habe noch was so für die Seele, das hat jetzt gar nichts mit dem Thema zu tun. Weiß nicht, wer von euch The Red Pill schon gesehen hat. Wer nicht, sollte das auf jeden Fall tun. Und es gibt einen neuen kleinen Vorgeschmack auf The Red Pill, den man sich durchaus mal angucken kann. Ich spam den Link hier gleich mal in den Chat. Die Cassie Jay hat einen Vortrag gehalten, die Regisseurin des Films, wo sie einen ziemlichen Teil vom Film zusammenfasst und einem so einen Einblick gibt in ihr Seelenleben und wie sie selber ihr Denken halt überdacht hat, während sie den Film gemacht hat. Und das ist so als, also, weil mir macht es Spaß, in den Kopf von Menschen zu gucken, die halt auf der anderen Seite stehen. Und sie war halt so jemand und sie erzählt ziemlich detailliert, wie man da wieder rauskommt. Wer hätte gedacht, dass wenn man sich mit Informationen beschäftigt, die man vorher zum Abstoßen fand, dass man da was für sich lernt, ne? Wer hätte das gedacht? Mann. Ja, guckt euch das an, dann geht's euch auch wieder besser. Und lasst euch nicht gendern. Ja, schon, ne? Ja, nun gut, soweit. Ja. Gehabt euch wohl da draußen. Ja. Tschüss. Tschüss. Ciao, Leute.